Herzlich willkommen zur wilden 13. Eine Ausgabe von Fehlfarben. Das war mir nicht abgesprochen. Das war so nicht abgestimmt. Ich bin der Felix, auf Twitter zu finden als @semikufor. Links von mir sitzt der Florian, auf Twitter vertreten @munifornication. Und links von mir wiederum sitzt die Anke auf @twitter, wollte ich schon sagen, auf Twitter @ankegröner.de. Nein, nicht die. Oh, ich möchte nochmal reinkommen. Okay, Anke Gröner, weiter. Ja. Die verdammte 13. Ausgabe, ja. Wie ging's denn? Ja, gut, aber das war's jetzt schon. Genau. Dieses Mal waren wir ausschließlich in der Pinakothek der Moderne, die ja auch durchaus ein großes Museum, eigentlich mehrere Museen ist, also 4 Museen unter einem Dach, wird immer so schön gesagt. Die staatliche grafische Sammlung, die Sammlung der Moderne, der Bayerischen Staatsgemäldesammlungen, das Architekturmuseum der TU München und die neue Sammlung, die Design. Sammlung. Wir haben uns tatsächlich mit Ausstellungen aus 2 dieser Museen beschäftigt und haben natürlich auch uns eine Weinbegleitung gewählt oder uns thematisch aufgebürdet. Zwar trinken wir dieses Mal 3 Rotweine vom Balkan. Und bevor wir zur ersten Ausstellung kommen, würde ich sagen, probieren wir doch schon mal Wein Nummer 1. Yes, freut mich schon den ganzen Tag drauf. So. Okay, ein Rotwein. Schwenk, schwenk, schwenk. Etwas heller als die anderen beiden. Mhm. Riecht gut. Mhm. Nase rein. Wild, trocken. Kirschig. Bisschen Kirsche, ja. Da ist noch irgendein Fehlton Firlefanz dabei. Ja. Irgendeine Ecke. Irgendwas vielleicht Erdiges in die Richtung, keine Ahnung. Pfeffer, es ist Pfeffer, da ist so viel Pfeffer drin. Aber dann bitte. Bleibt relativ lang im Mund. Oh ja, also das mit dem Pfeffer kann ich bestätigen. Es ist echt, wenn man den ersten Schluck nimmt. Ja. Der kommt total kuschelig rein. Dann haben wir den ganzen Mund voller schwarzem Pfeffer oder weißem Pfeffer. Und dann wird er sogar smooth. Und ich bin nach 2 Schlucken betrunken. Okay, das wird lustig. Ein schöner Reinkommer, würde ich sagen. Ja, also. Das nächste Mal machen wir wieder leichte Roséweine vom Chiemsee. Oder Weinbau am Chiemsee? Nee, keine Ahnung. Abgang, er hat am Abgang so eine leicht sprittige Note irgendwie, oder? Ja, das meinte ich mit, wenn er 2 Schlucken betrunken ist. Irgendwie knallt zum Schluss nochmal so rein. Ja. Aber eigentlich ganz feiner Wein, oder? Nettes Schöffchen. Also, hat durchaus viel zu bieten, würde ich sagen. und schmiegt sich jetzt nicht samten an, sondern macht sich da schon irgendwie am Gaumen breit. Wir müssen mal irgendwann die alten Podcasts nochmal durchhören, ob Rotweinabende immer anstrengender werden für die Zuhörer und Zuhörerinnen als Weißweinabende. Ja. Ja, okay. Genau. Gut. Aber wir sind ja nicht nur zum Trinken hier, nicht ausschließlich zumindest. Wir haben uns ja auch schon vorbereitet. Und zwar die erste Ausstellung, die wir uns angeschaut haben, war eben... Vielleicht solltest du mal beide erwähnen, die wir uns angeguckt haben. Sagen wir sonst nicht immer, welche beiden Ausstellungen wir uns angeguckt haben? Wir haben uns eigentlich sogar 4 Ausstellungen angeguckt. Wir haben uns sogar 4 Ausstellungen angeguckt. Sorry, dass ich unterbreche. Vielleicht sollten wir noch mal von vorne anfangen. Also gut, wir hatten uns also mehrere Ausstellungen angeschaut in der Pinakothek der Moderne. Anfangen werden wir mit der Ausstellung A Good Neighbor on the Move. Dann kommen wir zu den Skizzenbuchgeschichten und dann werden wir noch 2 weitere erwähnen, und zwar Fritz Winter und Germaine Krull. Nochmal zurück zu A Good Neighbor on the Move. Das ist eine Ausstellung, die läuft noch bis zum 29. April. Und zwar sind das ausgewählte Exponate, die im Jahr 2017 auf der 15. Istanbul Biennale zu sehen waren, die vom 16. September bis zum 12. November dort vor Ort lief. Und wurde vor allem kuratiert von vom dänisch-norwegischen Künstlerduo Elmgreen und Darkset. Und stellt die erste Kooperation der Pinakothek der Moderne und der Istanbul Biennale dar. Es war also durchaus spannend, und der Titel A Good Neighbor war auch der Titel, das Thema der Biennale letztes Jahr. Und jetzt frage ich einfach mal den Flo, wie hast du das Thema Nachbarschaft oder in deinen Augen diese Ausstattung, wie ist es auf das Thema Nachbarschaft oder ein guter Nachbar zu sein eingegangen? Also ich fand, erst zunächst mal ist eine relativ diverse Ausstellung, also das so ziemlich jedes oder viele Medien sind vertreten, also sowohl Videokunst, aber auch ganz klassisch Bilder in Installationen. Und ich fand's, was ich toll fand, ist ein total modernes Thema. Ja? Also Nachbarschaft und Heimat. Ja? Wir haben jetzt einen Heimatminister auf Bundesebene. Yeah. Ja. Slow clap. Ja, genau. Ja, nee, aber und das ist schon eine interessante Frage, quasi, wie man sozusagen, wie man den Begriff Heimat definiert und ob man den Begriff Heimat ich nenne es jetzt mal bösen, überlassen will. Ja? Ja, also, dass der Begriff Heimat natürlich schwierig ist, ja, zeigt auch irgendwo die Ausstellung. Ja. Also über irgendwie Flüchtlingsthematik, Überwachung, ja, auch irgendwelche absurden Geschichten aus der persönlichen Heimat, die da abgebildet werden. Aber auch quasi Verfolgung aufgrund der sexuellen Orientierung quasi ist Thema. Also ich fand es eine sehr diverse Ausstellung, sehr moderne Ausstellung, hat mir, darf ich das schon vorwegnehmen? Hat mir gut, ich wollte gerade sagen, oh Gott, oh, er wird doch nicht. Gut, ich ja, komm. Dabei lasse ich es jetzt mal. Ich wollte jetzt wirklich nur husten, du kannst es wirklich sagen. Manchmal muss man einen Spannungsbogen bauen. Nee, ist ja. Es jetzt auch, ich glaube, es ist jetzt auch keiner drauf gekommen, wie dir die Ausstellung war. Das war jetzt sehr, egal. Ich hab meinen eigenen Faden kaputt gemacht. Oh, was ist denn heute los? Ja, also Anke, welches oder gibt es denn einen Künstler oder ein Kunstwerk, was dir besonders aufgefallen ist? Ja, aber damit möchte ich nicht gleich anfangen, weil das ist so schön. Ich war so was ist dir denn noch aufgefallen? Was mir noch aufgefallen ist, also erstens wollte ich noch ergänzen, dass diese Ausstellung quasi nur in einem Raum stattfindet, mit so zwei extra Räumen, wo Filme laufen. Aber das fand ich auch sehr spannend. Das ist wirklich sehr kleine Ausstellung ist und man trotzdem irrsinnig viel mitnimmt. Also ich war, glaube ich, gefühlt auch irgendwie anderthalb Stunden drin, was man gar nicht glaubt, wenn man da so einen popligen Raum vor sich hat. Gleich das Reinkommen fand ich sehr schön, weil der Raum geht quasi schon mit dem Kunstwerk los, nämlich von Stephen J. Rhodes, Jahrgang 77, der hat einem einfach ein Willkommensschild gebastelt, also einfach eine Plastikplane, auf der Willkommen steht. Und das Fiese ist, dass sie so tief gehängt ist, dass man sich halt bücken muss, um in diesen Raum reinzukommen. Was also schön diese Ambivalenz von Willkommen auch, ich habe es so ein bisschen auf die Flüchtlingsthematik bezogen, also dieses Ja kommt irgendwie rein, aber dann irgendwie doch nicht so richtig gern. Muss man natürlich nicht so interpretieren. Oder auch Nachbarn, die man einlädt von mir, ja klar, kommt ruhig vorbei, wir wohnen ja nebeneinander. Hoffentlich nimmt es keiner wahr, gell? Ja, irgendwie sowas, genau. Also wir hängen das Schild aber mal so tief eben, vielleicht kommt ja keiner. Das fand ich, also ich fand es einfach schon mal, für mich hatte die Ausstellung schon gewonnen, als ich das Gefühl hatte, oh cool, ich muss gleich was machen. Aber wenn du mich fragst nach meinem Lieblingskunstwerk, da jetzt erzähle ich es doch, ist ja wurscht, das war eine Bilderserie, also in diesem Raum ist quasi nochmal so ein Extraraum und in diesem Extraraum hingen Bilder einer amerikanischen Künstlerin namens Andrea Joyce Heimer, die ist Jahrgang 81 und es waren alles Bilder, nämlich so ein bisschen, ich muss jetzt mal kurz in meinen eigenen Notizen blättern, damit ich nicht vergesse, genau, also es waren 10 Bilder auf Acryl, relativ kleinformatig, ich habe es für mich so als Stories from the Neighborhood betitelt, also es geht um Nachbarn und so, wie wir unsere Nachbarn wahrnehmen. Also jetzt wirklich ganz klassisch Leute, die in Häusern nebenan wohnen. Was machen die mit einem? Wie begegnet man denen? Was für wilde Vorstellungen hat man über die? Und die Themen, die sie noch dazu abhandelt, irgendwie, also es geht teilweise um Rasse, um Gender, es geht um Kriegsverletzungen, die vielleicht dann in Nachbarn wieder auftauchen, von denen man es gar nicht erwartet hat. Sexualität, American Way of Life und so weiter. Die Bilder fand ich einfach großartig. Mir fällt da wirklich nichts ein. Also es war so eine Mischung aus neusachlich, expressionistisch, ich habe an antike Malereien auf griechischen Vasen gedacht. Also war so das ist mir auch aufgefallen. Was, ja. Was ich ganz toll fand, war das Bild, wo sie ihre eigene im Empfängnis quasi beschreibt. Das war auch mein liebstes. Genau. Ja, der Witz war halt, dass an diesen Bildern, also normalerweise hat man ja immer so kleine Schildchen neben den Bildern, wo der Titel draufsteht. Und bei ihr war es so, dass sie wirklich den Titel halt neben die Bilder geschrieben hat. Ich kann den Titel zu diesem Bild nicht vorlesen, weil das waren, glaube ich, 25 Zeilen. Das hatte ich mir auch abfotografiert, weil ich dachte, das schreibe ich mir nicht auf. Aber da erzählt sie eben von einer sternenklaren Nacht, Feuerwerk des 4. Julis, betrunkene Jugendliche, keine Ahnung. Und dann irgendwann, ich frage mich die ganze Zeit, wo willst du hin, Baby, mit deinen Texten? Und dann irgendwann kommt halt, dass eben ihre Eltern in irgendeiner Höhle, an der es Höhlenmalereien gab, miteinander geschlafen haben und sie wurde gezeugt. Mhm. So ungefähr. Ich weiß es schon selber nicht mehr. Aber das war, ich fand das einfach großartig spannend. Ja. Also die Texte, das muss ich leider ein bisschen dazu sagen, manchmal fand ich die Texte toller als die Bilder. Aber mich hat es so begeistert, weil ich bei jedem dieser Texte, die ja wirklich immer nur ein Bildtitel waren, immer das Gefühl hatte, da steht ein ganzer Roman. Also ich musste an Jeffrey Eugenides denken, also irgendwie The Virgin Suicides oder Middlesex oder sowas. Also da war so viel amerikanischer Gesellschaftsroman drin, in einem blöden Zweizeiler, der dann quasi bebildert wurde. Also ich war völlig geflasht davon. Ich war nach The Neighbor, wie hieß das Ding? A Good Neighbor. Nach der Ausstellung war ich dann eben noch bei Fritz Winter und Jermaine Krull und bin einfach generell ein bisschen durch die Pinakothek gelatscht. Aber ich bin echt nochmal zu diesen Bildern zurückgekommen, weil die mich einfach nicht losgelassen haben. Ich fand die toll. Ich dachte tatsächlich für einen Moment bei diesen Bildern an tatsächlich eine vorhergegangene, also Fehlfarbenfolge auch zurück. Ich dachte mir so, weil sie auch so was Spielerisches hatten und relativ helle und klare und pralle Farben, dachte ich tatsächlich an Florian Stadtheimer. Ja, irgendwie so, weil es teilweise auch so ein bisschen verniedlicht ist. Also zusätzlich natürlich mit der Ästhetik, den antiken Vasen und so weiter und dann eben diese leicht verschobenen, diese bisschen kubistischen Perspektiven. Genau. Ja, es war so eine schräge Perspektive. Ja, genau. Und sowas eben sowas Eigenes und eben ein bisschen was Verspieltes. Aber ich dachte mir, ist es so wie Florian Stadtheimer, aber mit einem sozialen Bewusstsein. Weil Florian Stadtheimer hat ja nur diese Welt, so die gemalt, so die um sie rum. Die Reichen und Schönen. Die Reichen und Schönen, wo sie eben eine war, eine reiche Erbin. Und Andrea Joyce Heimer hat ja hier offensichtlich einfach sehr auch biografisch aufgegriffen, aber auch zum Beispiel, sie hat Rassenkonflikte in der Nachbarschaft aufgegriffen, eben auch, wie du sagst, Kriegsverletzungen, Kriegsversehrtheit. Also es war also eben, also ich dachte wirklich so an eine sozialkritische Florian Stadtheimer irgendwie. Stimmt, ja. So very American, aber eben mit diesem Bewusstsein, dass da Dinge eben gerade in diesem amerikanischen, in diesem bunten und vermeintlich schönen und grell wunderbaren, dass da eben diese Konflikte und diese Problematiken verborgen sind. Ich finde, also es kommt bei ihr dann so, immer so auf den zweiten Blick, denkst du so, irgendwie so, ja, und dann plötzlich bleibst du hängen, so, okay, irgendwas ist hier, also auch zum Beispiel dieses eine Bild, wo sie drüber redet, eben auf die schwarze Familie der Nachbarschaft, wo sie ihnen ihre also standfeste Religiosität irgendwie neidet, wo sie sagt so, und die saßen immer um den Tisch und haben gebetet und es war alles so klar und deutlich und sie wussten, wo sie sind und sie wussten, woran sie glauben, und ich war immer neidisch drauf, weil offensichtlich war es bei ihr nicht so. Solche Sachen. Ich fand gerade deine Formulierung fand ich sehr, sehr bemerkenswert, weil du sagtest gerade, sie redet drüber und dann das Thema. Und es ist tatsächlich so, weil der Text, oder also den sie da neben die Bilder immer schreibt, ist ja wirklich ein Text. Ja, also, ist deskriptiv. Richtig, ja? Genau. Also es sind sehr, sehr klare, sind in dem Sinne sehr klare Kunstwerke, weil sie durch den Bildtitel oder Bildtexttitel quasi die Interpretationsgrundlage mitliefert. Ja. Also es gab irgendwie ein Bild, wo es um den ganz klassischen Nachbarschaftsstreit ging, um eine weiße und eine schwarze Familie, wo ich glaube, die weiße Familie einen Rosenstrauch der schwarzen Familie auf der Grundstücksgrenze halt abgeschnitten hat. Und in dem Text dazu, also das Bild war dann eben auch, das ist mir glaube ich erst beim dritten Hingucken aufgefallen, dass einer von den weißen Menschen auf dem Rasen halt ein Hemd hat, auf dem lauter Hakenkreuze drauf sind. Ja. Und auf der Seite, wo halt die schwarzen Menschen sind, liegen Melonenstücke auf dem Boden. Also so eine klassische rassistische Zuschreibung. Und die spielen Croquet, dann haben sie halt irgendwie noch irgendwie Champagner irgendwie auf so einem Gartentischchen. Und das, was ich halt spannend fand, war einfach eben der deskriptive Text daneben. Ich habe mir nicht komplett abgeschrieben, aber es ging eben einfach um diesen Nachbarschaftsstreit, um den Rosenbusch. Und der letzte Satz ist dann eben, years later, I figured out the fight wasn't really about roses. Also da schwingt dann einfach wieder dieses, ja natürlich wissen wir, wenn der Mensch mit Hakenkreuzen auf dem Hemd drauf ist, natürlich geht es ja nicht um den scheiß Rosenbusch, aber... Weißt du, worüber ich aber gestolpert bin, dass der eine andere Mensch, der hat noch auf seinem Hemd lauter Kronen, also wie es der König oder der Herrscher ist, aber ich bin drüber gestolpert, weil wir neulich in Frankfurt in der Basquiat-Ausstellung waren. Mhm. Basquiat, der ja in seine Kunst die Krone als Symbol, als The King mit reinnimmt, als schwarzer Künstler in New York. Darüber bin ich dann gestolpert. Ich weiß nicht, ob das beabsichtigt war, aber bei mir ist diese Symbolik sofort hängen geblieben. Aber ich finde, bei ihren Bildern sind immer ganz viele Sachen, wo man drüber stolpert und denkt, das hast du schon mal gesehen, das erinnert dich an irgendwas. Also ich finde, obwohl die so klar aussehen, weil die so ein klares Thema haben und da steht ja der Text, der ist erklärt quasi direkt daneben und trotzdem macht es so einen riesen Fass im Kopf auf. Also da war noch ein anderes Bild, das war, glaube ich, auch eine schwarze Familie. Das Bild sah aus, als wäre es dreigeteilt gewesen. Du hast halt ein Sofa und eine Wand mit Gardinen und Frauen, die halt verschiedene Stoffe über dieses Sofa und so weiter ziehen. Und der Text dazu war dann eben, Redecorating was a way to force change without really changing anything at all. Was für mich auch so ein bisschen auf diese ganzen Makeover-Shows in den USA vielleicht abgezielt hat. Dieses, wir können uns alle verändern, wir sind alle unser eigenes Glück geschmied, was natürlich Bullshit ist. Jeder weiß, dass du musst in eine bestimmte Position reingeboren werden, um eine gewisse andere Position erreichen zu können und so weiter. Also das meine ich, eigentlich ist dieses Bild so klar und es wird sogar erklärt, aber es ist eben immer noch eine andere Ebene da. Nochmal zu dem Bild vorher, was ich dann auch total spannend fand, das Bild mit dem Nachbarschaftsstreit, das ist ja auch ein sehr amerikanisches Thema, ist natürlich die eine Seite des Rasens ist natürlich grüner als die andere. Amerikanischer geht es ja eigentlich. Aber interessant ist, weil du auch sagst, in den Bildern passiert so viel, in dem Sinne, jetzt auch mal als klassische Bilder aus dem Mittelalter oder der Renaissance, also Bilder, wo wirklich viel passiert, also denk an Hieronymus Bosch mit seinen kleinen Figuren oder eben diese religiösen Geschichten oder Bruegel, wo in einem Bild so wahnsinnig viel passiert, also sie malt auf eine gewisse Weise die amerikanische jetzige Realität auf eine sehr klassische Weise eigentlich. Jetzt, wo du sagst, ich habe die ganze Zeit eben auch über die Perspektive nachgedacht, da hattet ihr ja auch schon drüber gesprochen, wo erinnert mich die Perspektive? Natürlich an dieses platte Mittelalter, wo eben die Perspektive noch nicht da war. Wir waren eben noch nicht in der Renaissance. Und dann eben die antiken Vasenfiguren dazu. Genau, richtig. Ja. Stimmt. Und nochmal zu dem zum Text, den sie liefert. Was mich da total beeindruckt hat, war, dass natürlich, wie Felix gerade schon sagte, es ist sehr, sehr beschreibend, was da stattfindet. Und sie liefert den Kontext mit. Ich hatte aber nie den Eindruck, dass ich irgendwie so dachte, irgendwie so, hör doch auf zu labern, ich sehe doch das Bild, brauchst du mir nichts erklären, sondern sie liefert da irgendwie so wie eine Geschichte. Also so der Text liefert schon das Bild zum Bild quasi. Also das ist so wie so ein Stream of Consciousness manchmal irgendwie, so wie sie das so runter spricht, ich sehr beeindruckend auch. Aber das freut mich, dass euch das auch gefallen hat. Also das ist wirklich das, zu dem ich echt nochmal zurückgegangen bin, weil ich es so beeindruckend fand. Ja, weil, also ich glaube, also, man hat das Gefühl, in diesen Bildern ist auch so viel Substanz und drin, dass eben auch gerade so ein erläuternder Text oder irgendwie von ihrer Perspektive erläuternder Text eben nicht so wirkt, als hätte sie einem das Bild erschöpft oder das Ergründen des Bilds vorweggenommen, sondern sie liefert einem also quasi den Einstieg und vielleicht nehmen wir mal irgendwie das Gartentor und den Driveway zum Big American Home, aber eintreten und dich umschauen musst du dich schon selber, wie das alles drin ist und wie sich das manifestiert. Und ich glaube, dass eben trotzdem es so kleinformatige Werke sind, also so viel reinzulegen, eben von der Art, wie sie gemalt sind, von der Thematik, von meinen Gründen, ist schon richtig spannend. Ich musste noch, wo wir gerade noch dabei sind, wollte ich noch einen... über diese Bilder. Und zwar, ich musste auch dran denken an diese After-the-Fact-Propaganda im 21. Jahrhundert-Ausstellung. Da gab es ja auch einen amerikanischen Künstler, hoffentlich habe ich den Namen jetzt richtig noch im Kopf, Sandor Burke, der ja diese... Kampfbilder, also Ferguson, Alabama und dann The Great Battle of, also den weiß ich nicht mehr, aber dieses Bild, wo quasi alles gesellschaftliche Probleme der USA mit Schwarz und Weiß in so einem fast bräugischen, apokalyptischen Bild vereint sind. Da musste ich auch ein bisschen dran denken, weil der ja eben auch oft die Bilder auf eine klassische Weise aufbaut und dann aber wirklich eben jetzt, also dieses sehr effektiv damit die jetzige Gesellschaft kritisiert und ergründet. Wobei ich ihre Bilder jetzt, Entschuldigung, deutlich persönlicher finde und auch aus einer deutlich weiblicheren Perspektive. Ja, also ich meine, hat halt quasi nicht so den global-galaktischen Anspruch, ja, wie jetzt das, ich habe jetzt einen Namen. Sandelberg, glaube ich. Sandelberg hatte sozusagen, der hat ja wirklich so den ganz weiten Blick gespannt. Ja. War aber auch Acryl, wenn ich mich recht erinnere. Ich glaube, ja. Und was ich von ihrer Technik, was ich da total spannend fand, sie hat häufig damit gearbeitet, dass sie Sachen gemalt hat und dann überklebt, aber so scherenschnittartig. Mhm. Und dann das Überklebte dann irgendwann abgezogen. Was tat sich dann so einen scherenschnittartigen, comichaften Charakter hatte irgendwie. Mhm. Also als hätte man irgendwie so eine Figur oder irgendwas, irgendeine Blume, die im Hintergrund ist, einfach so reingeschnitten. Irgendwie. Stimmt, diese Papierfiguren, die du ausschneidest und dann auseinanderziehst. Genau, genau. So künstlerisch. Es ist toll, wie viele Ebenen in diesen Dingen, also in diesen Bildern sind, die sind mir selber gar nicht aufgefallen. Ja. Ich muss gestehen, das war die einzige Künstlerin, die ich aus der ganzen Ausstellung gegoogelt habe. Und sie ist adoptiert. Also sie ist halb, wie sagt man dazu, amerikanische Ureinwohnerin und halb weiß. Ich hoffe, es ist jetzt richtig ausgedrückt. Und sie hat nie rausgefunden, wer ihre Eltern sind, weil die Akten damals unter Verschluss waren. Und es gibt erst seit ein paar Jahren ein Gesetz, dass eben adoptierte Kinder das Recht jetzt darauf haben, auch diese verschlossenen Akten öffnen zu lassen. Und sie hatte dann eben diese Entscheidung, lasse ich sie jetzt öffnen, nachdem ich sie jetzt jahrelang öffnen wollte. Und jetzt darf ich sie auf einmal. Und stattdessen hat sie halt angefangen zu malen. Sie meinte halt, ihr Weg mit dieser Entscheidung umzugehen, war dann eben, sich künstlerisch zu betätigen. Ich weiß jetzt allerdings bis heute nicht, ob sie jetzt mal nachgeguckt hat. Also sie hat eine nette Website, da sind auch viele Bilder drauf und einen schönen Instagram-Stream, wo sie auch ganz stolz erzählt hat, dass sie jetzt in Munich in der Pinakothek hängt. Vielleicht sollten wir mal ein paar andere Werke erwähnen. So gerne ich noch weiter über... Also was ich zum Beispiel noch besonders toll fand, wo ich auch, muss ich leider gestehen, irgendwie bestimmt 40 Sekunden brauchte, bis ich es geblickt habe, wo denn das Werk sein soll, war von... Jetzt muss ich gucken, ob ich es richtig aussprechen kann. Burçak Bingöl, Follower. Das war die Überwachungskamera, die dann entsprechend relativ weit hoch hängt. Und es ist eine Art eine Überwachungskamera Attrappe, die mit Blumen bemalt ist. Was ich auch ein ganz total schönes Wortspiel eigentlich fand zwischen Follower und Flower. Mhm. Ja, oder auch dann auf wer auf Twitter abhängt, das macht der ein oder andere Hörer vielleicht. Das ist Follower Power oder manchmal auch Verballhornt als Flower Power. Richtig, ja. Ach, das ist mir gar nicht aufgefallen. Ja. Ich muss gestehen, ich habe sie nicht gesehen. Jetzt, wo ich den Katalog genannt habe, denke ich, ach stimmt, die Kamera mit den Blumen habe ich echt nicht, so hoch habe ich nicht geguckt. Die hing in der einen Ecke rechts, wo es in den zwei kleinen Videonischen ging. Ja. Und eine hing an dem mittleren Teil noch oben. Nee, und das fand ich also einfach auch vom der Titel, da gibt es ja noch wesentlich mehrere Ebenen. Natürlich, also quasi, man hat ja sein Überwachungsgerät auch immer dabei, ja, um seine Follower auf dem Laufenden zu halten. Oder jetzt zu Hause, Alexa. Genau, also das sind ja auch irgendwie Follower. Ja, das hat mir gut gefallen, also das die Vielschichtigkeit. Es ist interessant, weil ich habe schon das Gefühl, dass es für einige Werke in dieser in dieser Ausstellung so ist, dass es eigentlich teilweise, sagen wir mal, eine relativ simple Idee war, aber die unfassbar effektiv war, ihr Thema zu transportieren. Also es gibt einige Werke, die mir natürlich weniger gefallen haben, aber was ich auch unfassbar effektiv fand, war das Video von Erkan Özgen, Wonderland. Ja. Deprimierend, aber ein knapp vierminütiges Video. Die Kamera ist eigentlich still. Und was passiert ist, es ist ein taubstummer Junge, gestikuliert mit dem ganzen Körper eigentlich in die Kamera. Ja. Und man begreift dann sehr schnell, dass es sich, also ohne auch den Text dazu zu lesen, aber ich greife das mal vorweg, also dass es sich um Flüchtlingsjungen handelt, es ist ein syrischer Flüchtling, der eben jetzt da sitzt und eben über seine Gesten und seine Blicke, seine Gesichtsausdrücke ausdrückt, was er in Syrien im Krieg erlebt hat. Und es wird relativ schnell klar, dass er von Bombenangriffen, von Flugzeugen redet, von Erschießungen, Leuten, die gefesselt sind, von Genickschüssen, von Leuten, denen der Hals aufgeschätzt wird. Also, dass es einfach kein Wasser mehr aus dem Brunnen gibt. Genau. Kein Wasser, also es ist, und ich muss ganz ehrlich zugeben, mir wurde es im Magen flau. Aber dann habe ich mir auch gedacht, eigentlich müsste dieses Video jeden Abend vor der Tagesschau oder vor den RTL-News, wie auch immer die heißen, laufen. Weil dann würdest du, wenn du das so direkt und einfach vermittelt kriegst, dann kannst du doch gerade in dieser Debatte bei uns, da kommst du doch nicht mehr raus und dann kannst du das nicht mehr abstrahieren. Das ist echtes menschliches Leid. Und wie gesagt, in einem kurzen Video, du könntest auch einen 30-Sekunden-Clip da rausnehmen und einfach als Werbung laufen lassen. Und das würde genauso wirken. Und dann könnten eben diese ganzen Politiker oder diese Leute, die diese irrationale Angst haben, die könnten einfach nicht mehr eben diese verachtenden und verallgemeinerten und entmenschlichten Argumente bringen, weil du kommst nicht umhin. Und deswegen fand ich das ein sehr effektiv, also es war, die Idee ist einfach, aber das Thema wird auf eine Weise und auf eine Tiefe transportiert, die eben mir bis ins Mark gegangen ist. Also es ist jetzt natürlich leider ein richtig, es ist ein unangenehmes Thema, aber ich fand das eben auch. Und dann stellt sich nämlich jetzt, um vielleicht zum Thema der Biennale und der Ausstellung zurückzukommen, sind wir denn dann gute Nachbarn? Ja, das passiert ja, in dem Fall ist ja ein türkischer Künstler und Syrien ist nicht weit weg. Sind wir denn diesen Menschen gute Nachbarn? Ja, indem wir einfach unsere Blicke wegdrehen und uns vor dieser Problematik, die jetzt für den Fall von Deutschland auch mit deutschen Waffen geschaffen wurde, wegdrehen. Bedeutet es nicht, ein guter Nachbar zu sein, zu helfen? Ja, das ist... Also ich fand's sehr beeindruckend, dass man, wie schnell man merkt, wer da über was spricht, ohne dass man irgendeinen Kontext hat. Mhm. Das fand ich erstaunlich und auch dann im zweiten Schritt dann auch eher erschreckend. Ja. Perfiderweise heißt das Ding ja Wonderland. Und ich weiß jetzt einfach nicht, ob es im Nachhinein, also ob es gemeint ist, er hat mal in einem Wunderland gelebt, das es jetzt nicht mehr gibt. Oder ist er eben durch seine Flucht in einem Wonderland gelandet, das wahrscheinlich nicht besonders wunderbar zu ihm ist? Ich weiß es nicht. Ist es vermutlich beides tragbar? Kann sein, ja. Also wie gesagt, so einfacher Titel, einfache Umsetzung und wirklich so viel drin und 4 Minuten. Ich glaub, das ist ein Musikvideo auf MTV. Ja, ich fand an dem Film, glaube ich, auch einfach den Unterschied spürbar zu einem anderen Werk, das auch ganz am Anfang der Ausstellung stand. Ich muss jetzt selber suchen, wie der Künstler hieß. Du meinst diese Installation, ja, Vlasis Kanyaris, genau. What's North, What's South. Genau, also steht hier im Prospekt, ältester Künstler der Ausstellung, Jahrgang 28, und er hat halt Puppen aus Draht nachgebastelt, die eben mit, also Kinder und ein Boot, war das ein Boot? Nee. Was waren da in der Mitte? Das war so, für mich war das eine Gurke. Eine Gurke war das, genau. Und da hatte ich das Gefühl, das spielt jetzt bestimmt auf die Flüchtlingsthematik an. Da will irgendwer hin und irgendwer möchte halt nicht mehr sein, wo er ist. Und wir sind doch alle gleich, aber dann irgendwie doch nicht. Und das war für mich halt so richtig und so wohl überlegt und Museumskunst halt. Und dann kommst du halt in einem Raum, wo einfach ein kleiner Junge dir mit Gesten erzählt, wie es ist, wenn es kein Wasser mehr gibt oder jemand eine Handgranate wirft. Das hat für mich einmal eine völlig andere Fallhöhe gehabt. Und es war eben nicht so diese richtige Dokumentarmuseumskunst. Nichts gegen richtige Dokumentarmuseumskunst. Das ist alles top. Ich bin froh, dass es das gibt. Aber da fand ich es einfach wieder eindringlich, wie ganz böse ausgedrückt, wie einfach es ist, eine Botschaft rüberzubringen. Wobei jetzt, man muss dazu sagen, bei Vlasis Kanyaris, das Werk What's North, What's South von 1988. Ich weiß es nicht, was damals, es ist 30 Jahre alt, ich weiß nicht damals nicht, was für Flüchtlingsthematiken aktuell waren. Was ich mit rausgenommen habe, ist die Tatsache, der Gurke waren ja noch Flaggen, also Italien, Jugoslawien, Spanien, Griechenland, Türkei, also die Anführungszeichen europäischen Anrainerstaaten des Mittelmeers. Und plötzlich bin ich drüber gestolpert, vielleicht sind das ja keine europäischen kleinen Kinder, wie ich jetzt erst angenommen hatte, sondern es sind vielleicht einfach afrikanische kleine Kinder. Weil das die Frage ist eben, what's north, what's south? Weil ja, das war meine Assoziation. Eben, da möchte jemand in unseren Kontinent. Aber ich dachte ja zuerst an Südeuropa, weil aus unserer Perspektive ist ja Südeuropa Süden. Okay. Und für, also ich dachte dann eben, diese Frage, what's north, what's south, ist, er stellt die Frage, klar, für euch, in, also für mich jetzt in Mitteleuropa, wo es jetzt steht, ist natürlich Südeuropa im Süden, aber eben für den Afrikaner ist eben das, was uns Süden ist, Norden. Und Klar, aber da kannst du natürlich dann die Flüchtlingsproblematik rein. Also auch wenn das Werk jetzt von 88 ist. Ich habe nicht darauf geachtet, von wann es ist. Ich wusste nicht, von wem es ist. Ich habe es halt gesehen, habe sofort in irgendeine Ecke gepackt. Das mag mein großer Fehler sein, offensichtlich. Aber theoretisch kannst du es immer noch darauf hin interpretieren. Also ich denke, es steht durchaus mit Absicht so da, um da eben mit reinzugehen. Ja. Aber es ist eine andere Frage an Nachbarschaft eben. Hier geht es Nachbarschaft an einem Meer, das einen trennt. Oder in einem Meer. Also, ich muss gestehen, ich habe den Titel der Ausstellung völlig ignoriert. Also ich habe da auch eben, als du Flo gefragt hattest, wie glaubst du, ist dieser Titel rübergekommen in der Ausstellung, da dachte ich, puh, gut, dass du mich nicht gefragt hast, weil ich habe keine Sekunde darüber nachgedacht, ob dieser Titel zur Ausstellung passt. Keine Ahnung. Also ich finde, der passt sehr gut. Ja, keine Ahnung, ich war halt eben mit Frau Heimer so lange beschäftigt und dann war ich noch mit dem zweiten Film so lange beschäftigt, den ich ähnlich gut fand wie den kleinen Jungen. Und zwar ist der von, super, habe ich mir einen guten Namen ausgesucht, Vagico Chakiani, glaube ich. Und zwar ist das auch ein 4-Minuten-Film. Und es ist eigentlich völlig egal, wenn man reinkommt. Man kommt halt rein und man sieht sich einem älteren, etwas breiter gebauten Mann gegenüber im karierten Hemd, der hinter einem Fenster auf den Zuschauer guckt. Und zuerst kam ich halt rein und dachte, wow, da ist aber jemand schlecht gelaunt. Alter, was ist dir denn über die Leber gelaufen? Dann habe ich mich halt hingesetzt und ihn einfach angeguckt. Also er guckt halt einfach den Zuschauer an. Und je länger man diesem Mann zuguckt, desto mehr fragt man sich halt, vielleicht ist er gar nicht schlecht gelaunt. Vielleicht ist er traurig, vielleicht ist er einsam, vielleicht denkt er auch einfach gar nichts, vielleicht wartet er auf den Bus, vielleicht wartet er auf seine Frau, die nach Hause kommt, seinen Liebhaber, keine Ahnung. Und dann geht er vom Fenster weg. Und natürlich bin ich sitzen geblieben, weil ich wusste, es sind ja nur 4 Minuten und alles, was sonst noch passiert ist eben, der Film fängt damit an, dass er halt in diesen Raum reinkommt und sich ans Fenster stellt und den Zuschauer anguckt. Und das ist alles. Und ich habe mir diesen Film, glaube ich, 5-mal hintereinander angeguckt, weil ich es so spannend fand, mich mit diesem Blick zu konfrontieren. Und ich war mir zum Schluss wirklich nicht mehr sicher, wie guckt der Mann eigentlich? Also, ich muss das zuerst sagen, ich habe es eher als eine alte Frau interpretiert. Dachte ich eigentlich auch lange Zeit, bis ich's gelesen habe. Ich habe auch drüber nachgedacht. Ich habe es nicht gelesen. Im Prospekt steht Mann, aber ich war mir auch nicht sicher, ehrlich gesagt. Okay, ja. Aber es ist irgendwann auch egal. Aber es ist eben der Typus Nachbarn, der am Fenster steht und starrt, warum auch immer. Der guckt. Genau. Und eben der Zuschauer wird direkt als Nachbar einbezogen oder als... Ah, siehst du, so weit habe ich schon gar nicht gedacht. Ja, weil er... Oder ich hatte sofort diese, was starrst du mich denn so an? Ach so, stimmt, ich bin im Museum und das ist ein Film, okay. Ja. Aber auch da bin ich mal wieder nicht, ich habe echt nicht über die Nachbarn nachgedacht. Was ich total verstörend fand, ist, dass der Typ nicht blinzelt. Der blinzelt nicht, nein. Das ist mir ja auch gefallen. Das habe ich dann 4 Minuten ausgehalten und habe dann gedacht, jetzt blinzelt. Blinzelt auf dem Schwein. Creepy. Ja. Okay. Ja. Und er blinzelt nicht. Wow, jetzt muss ich ihn nochmal angucken. ja, also das hat mich, muss ich leider gestehen, hat mich so mitgerissen, dass der Typ nicht blinzelt. Ja. Das war's dann für mich. Ja. Also das, was noch spannend ist an dem Film, fand ich, ist, dass der Mann nicht zentral steht, sondern so ein zweiflügeliges Fenster ist. Und er steht quasi in einem davon definierten, von den Rechtecken, im rechten Rechteck. Also es ist wie so ein Diptychon. Also eben, wie du sagst, als ob da daneben noch jemand anders hingehört oder mal hingehört hat. Ja, genau. Oder eine Einsamkeit, also es ist keine Zentral, also er schaut eigentlich so zentral an. Aus der Mitte des Bildes, sondern da ist eben diese Leerstelle, also die ja auch irgendwas, oder eben die Leerstelle, wo Anke auch gesagt hat, wo sie sich fragt, was kommt da jetzt? Ja. Was soll da kommen? Ja. Die ist auch eben in der Bildkomposition eigentlich durchaus festgehalten. Wobei ich es lustig fand, dass er an dem Fensterflügel steht, wo sich die Natur von draußen ein bisschen spiegelt. Also man sieht so ein grün flirrendes Sonnenlicht, so ein bisschen Baum oder Gebüsch, keine Ahnung. Also der linke Flügel ist einfach leer. Und man hört die ganze Zeit nur Vögelgezwitscher. Also es ist eigentlich super idyllisch und dann guckt dann dieser Typ halt die ganze Zeit an. Aber wie gesagt, ich fand es irgendwann nicht mehr unangenehm. Zuerst fand ich es wirklich doof und ich dachte auch, Alter, guck woanders hin. Und dann dachte ich irgendwie, oh, wie geht's dir denn? Hase, alles gut? Keine Ahnung. Also ich war echt völlig. Vielleicht ist das auch Nachbarschaft, dass man zieht in ein neues Haus und drüben starrt die ganze Zeit dieser komische alte Mann böse raus. Und irgendwie nach 2 Monaten fliegt der Ball rüber und du gehst da hin und klingelst und plötzlich ist da irgendwie, plötzlich tut sich was anderes auf. Sesamstraßen-Story. Nein, aber das ist ja durchaus drin. Ja, klar. Also, du schnupperst schon am zweiten Bein, gibst du? Nee, ich habe jetzt noch einen ersten kurz probiert, um dann jetzt, ich wollte schon... Ja, tatsächlich, bevor wir noch weitermachen, ja, klar. Ich finde, der erste hat übrigens seinen Pfeffer ein bisschen verloren. Ja, ich weiß, nicht schade, das stimmt, ja. So, der zweite riecht nach noch mehr Alkohol. Und ist dunkler. Vor allem... Bisschen brombeeriger vielleicht. Er riecht, finde ich, so ein bisschen auch nach Kunstleder irgendwie. Stimmt. So. Ich finde, der riecht auch... Jetzt muss ich an diese fiesen kleinen Ostblock-Autos denken. Super. Also ich finde, bei mir kommt erstmal hauptsächlich Sprit an, glaube ich. Jetzt habe ich es halt Kunstleder. Das ist super. You ruined wine too. Oh, das ist aber sehr fruchtig. Hätte ich nicht gedacht. Der schmeckt viel kuscheliger, als er riecht. Mhm. Ja. Und ist arschtrocken. Extrem Tannin. Oh, extrem tanninhaltig. Extrem tanninig, ja. Ja, aber schön Frucht. Wasser. Boah, aber... Wow, okay. Aber... Oh, jetzt stinkt er nach Benzin. Okay, die Nase ist echt fürchterlich. Ja, da ist viel Sprit in der Nase. Aber Sprit wie Sprit und nicht Sprit wie... Also Sprit wie Benzin, ja. Nicht Sprit wie Stoff. Aber ich finde ihn interessant. Also interessant, so auf jeden Fall. Also so einen tanninhaltigen Wein hatte ich schon lange nicht mehr. Ja. Boah. Damit betanken die doch in Albanien ihre Autos. So. Auf gute Nachbarschaft. Ich muss jetzt an Billy Wilder denken, irgendwie, wie die Russen versucht haben, die Cola zu fälschen. Aber nicht mehr, die Albaner wollten es kaufen, die haben ihre Schafe damit gefärbt. Ein schöner Film. 1, 2, 3. Ja. Oh. Okay, ich brauche jetzt wirklich Wasser. Meine Güte. Wow. Aber ich finde, ne? Also, sehr gut. Schönes Zeug. Ich wette, jetzt kackt der erste total ab. Ja, genau, Nummer 1. Oh. Ja, es schmeckt jetzt wie kalter Kaffee. Das Lustige ist, du sagst kalter Kaffee, ich hatte auch gerade eine Assoziation. Total kaffeemäßig. Ja. Das ist so ein bisschen wie so ein total Kaffee. Das ist so ein, ganz so schlimm ist es. Ja, ich wollte gerade sagen, mein Anke hat doch gerade so ein Kaffeefäbel entwickelt. Ich bin gerade völlig auf dem Kaffeetrip. Aber es hat echt so eine kaffeeartige Note irgendwie. Danke, ich dachte, ich wäre schon völlig. Nee, wirklich. Ich trinke nur noch Kaffee. Bevor du sagtest, hatte ich die Kaffeeassoziation in der Unglaublich. Heute ist aber echt was los. Ich muss mal kurz linsen, welcher meiner sein könnte. Ja. Nicht mogeln. Ah, okay, gut. Ja. Oh Gott. Oh. Wie viel Zeit haben wir noch für diesen Podcast? Meine Güte. Ja, wir haben schon noch eine Weile. Nach dem zweiten Wein, wie sieht es denn aus mit wir müssen jetzt natürlich noch nicht zum Schluss kommen, aber was, noch weitere... Was ich noch toll fand, was ich noch unbedingt eigentlich ansprechen wollen würde, ist Mirak Jamal, der sozusagen mit den Gipskartonplatten arbeitet. Mhm. Und da die Gipskartonplatten sind ja von Haus aus sozusagen so leicht grünlich. Und ist, er hat ist, dann da... Ist das Rigips-Gipskarton? Ja, genau. Das ist Rigips. Ah, okay. Das ist so Rigipsplatten. Okay. Ja. Und er hat dann deswegen, da, jetzt kapiere ich diese Reinritzung. Richtig, und er hat das dann so zum Teil reingeritzt, weil dann das Weiße das von der Gipsplatte rauskommt, zum Teil draufgemalt, zum Teil mit Kugelschreiber. Fand ich eigentlich, also von der Idee her eigentlich ganz, ganz geil. Ja. Manchmal war es mir so ein bisschen zu, wie soll ich sagen, also gerade das, was er so mit Kulisse rein gezeichnet hat, war mir manchmal so ein bisschen zu, wie soll ich sagen, naiv und kleinteilig, ja. Ja, aber... Das ist schon wieder so gemein. Aber du warst zu kleinteilig irgendwie manchmal. Ich stand auch ewig vor diesen Dingern und ich konnte mich nicht entscheiden, finde ich die ja total blöd oder total super. Aber und ich habe mich dann für total super entschieden. Der Clou ist ja, er bezieht sich ja auf seine eigene Biografie, das ist ja vollkommene Absicht, weil Ja, das sind von ihm, wenn ich das richtig sehe, von diesen neuen Werken von 2017 hängen drei. Mhm. Also ein Diptychon, ein Triptychon und ein kleinformatigeres als die anderen beiden. Und dazwischen hängen Kinderzeichnungen von ihm. Also in dieser, und zwar das fand ich eigentlich auch stellentechnisch auch geil. Es gibt so eine Mitteltrennwand, um den Raum hängen zu vergrößern. Und da ist quasi die Rückseite ausgeschnitten und man sieht einfach das Holzgestell und diese Wand. Und dazwischen hängt eben eine Zeichnung und da war so, da stand einfach nur Minsk Kitchen Still Life 1984. Und ich habe mir erst nichts dabei gedacht, naja, irgendwie ein früheres Werk. Und dann stand ich plötzlich vor dem anderen Werk und der Künstler ist 1979 geboren und dann ist es war eine Kinderzeichnung von seiner eine Kuli-Kinderzeichnung von der Küche, von als er 5 war. Und dann kam es mir plötzlich so, Moment. Und dann ist mir nämlich aufgefallen, dass er genau diese Art zu zeichnen mit dem Kuli eben nachempfindet. Genau, und eben auf seine Kindheitserinnerungen zurückgeht. Genau deswegen habe ich irgendwann gedacht, nee, das ist total super und nicht total doof, weil er sich eben diese Art bewahrt hat und jetzt nicht eben versucht, irgendwas total künstlerisch draus zu machen, sondern war mit 5 super, ist auch mit 30 super. Und es ist auch offensichtlich biografisch, weil das Diptychon zum Beispiel heißt At home where the smell of steamed cabbage doesn't bother, where it's just me below my father. Also es ist ein ganz klar biografisches Persönlich und offensichtlich, also obwohl er in Teheran geboren ist, also haben sie offensichtlich in Weißrussland, in Minsk gelebt. Und das sind teilweise vielleicht Kindheitserinnerungen, die er verarbeitet. Also und an dem Punkt und der Clou eben zu sagen, er hat einfach tatsächliche Kinder oder eben Jugendzeichnungen von sich einfach dazwischen gehängt, um uns auch wieder so einen Einstieg zu geben, eben, und zu sagen, nee, das ist total super, dass es aufgreift und seine Biografie so verarbeitet. Um jetzt wieder zu Frau Heimer zurückzukehren, auch eben eine andere Art von Einstieg. Also er sagt es nicht mit Worten, sondern er gibt uns einfach eben einfach noch eine biografische Notiz dazu. Ich fand es spannend, dass diese, also wie gesagt, du hast ja gesagt, es hängen mehrere von ihm und gerade diese großformatigen Grünen waren eben einmal ein Bild von innen, wo er eben über seinen eben At Home redet und das andere, ich habe blöderweise vergessen, mir den Titel zu notieren, ist eben draußen irgendwie on the street oder so. Ja, in the public where I want to feel free and the park is filled with trees, bees and fleas. Genau. Und das fand ich halt spannend, dass die beiden Bilder, wenn man nur flüchtig dran vorbeigeht, sehen die quasi genauso aus, weil er natürlich den gleichen Stil hat, es ist der gleiche grüne Karton. Aber es ist einmal innen, es ist einmal draußen. Das fand ich einfach war eine spannende Nuance. Und nebenbei fand ich dann noch, um nochmal auf ein anderes Kunstwerk zu kommen, jetzt reden wir doch über alle, die Wandobjekte von Victor Legui, glaube ich, heißt der, aus Sao Paulo, Jahr 79. Die fand ich selber super spannend. Das war eine Installation, die quasi über eine Ecke des Raumes ging, wo es lauter Objekte gab, die mit teilweise mit weißer Farbe bedeckt waren. Und zwar, glaube ich, war es immer die obere Hälfte. Das Kunstwerk hieß Structures for Invisible Borders. Also eben natürlich ganz klar, wir machen uns unsere Grenzen selber. Wir grenzen uns von unseren Nachbarn ab durch bescheuerte Vorurteile und was auch immer. Ich habe mir jetzt kaum noch Objekte gemerkt. Ich weiß, dass da irgendwelche Badelatschen hingen, Messer und so weiter. War mir eigentlich alles egal. Ich fand einfach nur die Gesamtoptik oder diesen Gesamteindruck toll, lauter Objekte und Fotos zu haben, die halt eine Linie haben, die eine Grenze haben, die oben weiß sind und unten schwarz sind. Wobei ich glaube, das hatte jetzt keine politische Bedeutung. Ja. Und zwischendurch hingen halt immer Bilder, es waren glaube ich keine Fotos von Händen, die so ein Seil gehalten haben. Ich glaube, es war gemalt, ne? Das war nicht fotografiert. Ja. Genau. Es waren also so Zeichnungen, glaube ich. Genau, Zeichnungen. Da musste ich jetzt blöderweise an Wagner denken und die Götterdämmerung, wo halt am Anfang die Nornen da stehen und den Lebensfaden halten, der dann halt irgendwann reißt und dann ist alles vorbei. Die Assoziation habe ich blöderweise auch nicht mehr losgekriegt, aber das war eben auch so dieses Seil, der rote Faden, der durchs Leben geht, den wir vielleicht selber kaputt machen, durch eben bescheuerte Vorurteile und so weiter. Das ist wahrscheinlich alles viel zu kompliziert gedacht, aber ich fand, das Ding sah einfach toll aus. Das war jetzt eine super kunsthistorische Einschätzung. Das war super. Ja. Du fandst es doof. Nee, ich weiß auch nicht. Also ich habe... Ja, also das allüberspannende Weiß, das fand ich schon wieder, hat quasi das war so eine überspannende Idee, so kann man es positiv ausdrücken, aber das hat für mich alles irgendwie dann die einzelnen Sachen so ein bisschen in der Masse untergehen lassen. Also so, was du auch angedeutet hast, quasi, dass du, ja, also die, klar, es war halt die übergeordnete Idee mit dem weißen Balken über alles drüber, fand ich auch eigentlich ganz gut, aber ich habe mich dann weniger so, war halt dann schnell so, ah, okay, weißer Balken, heiß vielleicht, und dann gehen wir weiter. Ja, also das, Wobei es ja auch so ist, also eins, was natürlich auffällt, ist, dass die Objekte waren unterschiedlich mit weißer Farbe bedeckt, manchmal mehr, manchmal weniger. Ja. Und die waren alle so gehängt, dass die untere Grenze der weißen Farbe auf einer Höhe hing. Genau, also ja. Es war wirklich eine ganz klare in dem Sinne Grenze. Und was für mich so ein bisschen Aufschluss gegeben hat, bevor ich auch den Text dann im Begleitbüchlein gelesen habe, ist, das allererste Objekt, wenn man es von links geht, sind 9 Pässe, die er weiß übermalt hat. Also leere Pässe, die weiß übermalt sind. Also dieses eben über die Grenzen hinausgehen, so die Nation tut diese künstlich definierten, gezogenen oder aus irgendeiner historischen Gegebenheit hergeleiteten Grenzen weg, übermalt eure Pässe, macht sie leer, fangt an. Und was im Text tatsächlich auch steht zu diesem Objekt ist, dass der für dieses Projekt mit Einwanderern und unterschiedlichen an Orten der Welt zusammenarbeitet. Offensichtlich, vermutlich sind es also teilweise Fotos von diesen Menschen aus deren Biografie, die er verarbeitet, eben in diesen Zeichnungen. Mhm. Und vielleicht Objekte, wo er sie darum bittet. Gibt es irgendein Objekt, was ihr mir geben könnt und was wir zusammen da weiß übermalen und was wir damit reinnehmen? Und am Anfang habe ich erst gedacht, dass es eine Grenze ziehen ist, diese weiße Linie. Und dann drüber hinaus habe ich gedacht, oder ist eben seine Art zu sagen, so, ich ziehe jetzt eine beliebige Grenze, die uns miteinander verbindet. Und ich glaube, ich bin jetzt eher an dem Punkt, wo ich sage, es geht eher darum, eben diese ganzen Leute aus den unterschiedlichsten Ecken mit den unterschiedlichen Biografien, die eben aber also Einwandererbiografien haben, miteinander zu verbinden. Oh, und sagen, das Seil, jetzt habe ich das Seil verstanden. Okay. Ja. Okay, scheiß auf die Schicksalsnormen. Muss man jetzt gar nicht wagen, dazu nehmen. Nee, das ist ja auf die simple Lösung komme ich wieder nicht. Oh, ein Seil, das alle halten, natürlich. Oh, grüner. Oh Gott. Weitere. Ich möchte diesen Podcast nochmal aufnehmen. Wie auch Anke gesagt hat, obwohl das jetzt wirklich kein großer Raum ist, der eben halt in der Mitte unterteilt ist und nochmal ein bisschen zusätzlich Hänge vielleicht zu schaffen, ist es wahnsinnig viel drin. Also es ist vermutlich auch eben von der Biennale eben eine gewisse Verdichtung da, zu sagen, okay, das sind jetzt Objekte, die wir auf die Wanderschaft schicken. Ich weiß nicht, ob das doch in anderen Museen auf der geht, aber offensichtlich ist das ja die Idee, a good neighbor on the move. Die Auswahl hat eine hohe Dichte. Also es gibt Sachen, die sind bei mir nicht so hängen geblieben, die habe ich noch nicht erwähnt. Müssen wir jetzt, glaube ich, auch im Sinne der Zeit nicht mehr. Ich denke, ich fange einfach mit dem Fazit an und ich glaube, der geneigte Hörer wird jetzt nicht überrascht sein, wenn ich sage, dass wir also das absolut, also ich empfehle es absolut. Oh dear God. Es ist eben effektiv, also eine effektive Verdichtung auch, eben eine stadtüber- oder raumübergreifende Biennale. Und ich habe sehr viel mitgenommen. Und auch, es hat mir sehr viel zum Denken angeregt, sehr viel zum Überlegen angeregt, dazu angeregt, dass wer müsste denn diese Sachen noch sehen, um Dinge da mitzunehmen. Also ich kann wirklich nur einen Besuch empfehlen. Geht von mir natürlich auch Daumen hoch. Das, was du gerade meintest, irgendwie, ich habe viel zum Nachdenken oder so mitgenommen. Ich fand aber, die Ausstellung war jetzt nicht so verschult oder irgendwie, du wirst jetzt auch so hingewiesen, sondern ich fand sie war wirklich gut wegzugucken. Also es war echt spannend und unterhaltsam und schön und in diese Ausstellung. Eben, ich meinte, die Werke selber ziehen einen zum Nachdenken rein. Es war eben nicht von oben herab gelehrt, sondern es war nicht so, sei ein guter Nachbar oder sonst, sondern es war, das hat sich eben ergeben aus den Werken heraus. Ja. Aus dem Betrachten. Genau. 2 Daumen hoch. Genau, also ich habe es am Anfang schon leicht angedeutet. Jetzt darf ich das Fazit beenden. Ja, Daumen hoch, fertig. Dritter Wein. Ja, dritter Wein schon. Was? Dritter Wein. Dritter Wein, Gut, bevor wir zur zweiten Ausstellung kommen, der dritte Wein. Der riecht jetzt an Zimt. Der ist aber auch so dunkel. Okay, sehr viel Kirsche. Ja, total Kirsche. Zimt. Ah, ist doch Glühwein. Hier hat doch jemand den Glühwein vom letzten Mal mitgemacht. Egal. Oh, ich werde Spekulatius. Das ist so eine, kommt mir vor wie so eine Kombination aus 1 und 2 irgendwie. Der ist so mittendrin. Der hat auch ein paar Tannine. Richtig, ja, der hat auch ein paar Tannine. Der ist auch kräftig. Stimmt. Nicht ganz so, liegt nicht ganz so schwer im Mund. Und hat was Mund wie Kakaoiges, finde ich. Wie gesagt, ich finde den total weihnachtlich und schnuffig. Also ich habe jetzt sofort diese Dezember-Kuscheligkeit wieder da. Nur durch den Wein. Oh. Passenderweise liegt draußen ja noch ein bisschen Schnee von heute. Okay, ich wette, Wein 2 erschlägt dich jetzt. Nee, der ist irgendwie leichter geworden, der zweite. Der knallt nicht mehr so. Schauen wir mal. Nochmal Wein 2 bei mir. Ja, okay, trocken sind wir noch. Ah, jetzt kommt aber ein bisschen mehr Frucht im zweiten. Okay, mal sehen, ob der erste jetzt schon nach Cappuccino schmeckt. Boah, der riecht jetzt total nach Kaffee. Aber wie verrückt. Total. Aber noch stärker. Ja, noch stärker. Aber der Geschmack ist jetzt weg, finde ich. Verdammt, was ist das für ein Wein? Awesome. Oder? Schmeckst du noch Kaffee? Ja, doch, total. Verdammt, doch. Wie schmeckt Kaffee? Total. Oh Gott, geht das. Also er riecht ganz stark nach Kaffee, aber er schmeckt jetzt auch stark nach Kaffee. Wahnsinn. Das war ein hervorragendes Weinthema. Lass uns hier aufhören und die Weine leer machen. Also echt so irgendwie hier Kaffeehaus, Herrenhandtasche. Und irgendwie so mittendrin. Nice. Okay. Ja. Gut, schön vorgetankt für die zweite Ausstellung. Ja. So, ja. Dann gehen wir über zur zweiten größeren Ausstellung, die wir geguckt haben, eben in einem formell anderen Teil der Pinakothek der Moderne, der staatlichen grafischen Sammlung. Und die staatliche grafische Sammlung hat eben in ihren Beständen auch circa 260 Skizzenbücher vom 18. Jahrhundert bis heute von verschiedenen Künstlern. Und es gab von Juni 2015 bis Februar 2018 ein Forschungsprojekt, gefördert von der Gerda Henkel Stiftung, um diese Bestände von Skizzenbüchern zu kunsthistorisch und von der Künstlerin zu erschließen, einzuordnen, zu katalogisieren, auch zu digitalisieren und dann systematisch eben in die Sammlung zu erfassen und damit auch der Wissenschaft zur Verfügung zu stellen. Und diese Ausstellung stellt quasi zum ersten Mal eben diese Ergebnisse dieses Forschungsprojekts vor, Ergebnisse und Erkenntnisse und anhand auch mancher Objekte selber. Anke, wie fandest die Ausstellung? Wein. Ich sitze doch hier nur und trinke. Okay, ich fand es schön, dass du auf die Digitalisierung hingewiesen hast, weil das fand ich ganz großartig, dass jetzt eben noch mehr Bestände erschlossen werden und digitalisiert werden und dann hoffentlich demnächst auf der wunderbaren Sammlung.pinakotheken.de hoffentlich, habe ich es mir richtig gemerkt, abrufbar sind. Ich persönlich fand es sehr lustig, in den Räumen der grafischen Sammlung rumzurennen, die sehr schön verdunkelt waren, und sich Skizzenbücher anzugucken und die ganze Zeit selber ein Skizzenbuch in der Hand zu haben, indem man sich Notizen für den Podcast macht. Also die Ironie fand ich schon mal sehr lustig. Ja. Generell fängt es an mit dem üblichen Gang in die grafische Sammlung. Da bin ich ehrlich gesagt relativ schnell vorbeigedrängelt, weil da war gerade eine Führung. Da ging es, glaube ich, nur um die Einführung. Also was ist ein Skizzenbuch? Welche Titel gibt es? Welche Firmen haben die hergestellt? Warum haben Maler überhaupt Skizzenbücher mitgenommen? Das war das, oder? Ja, also es war eine Einleitung, also eben die Funktion, also genau. Das ist als visuelles Tagebuch, eben Künstler beim Benutzen der Skizzenbücher. Unter anderem aber auch verschiedene Arten, also eben weg vom reinen, also leeren Buch, was beschrieben oder bekritzelt wird, zu eben sogenannten Klebebändern, wo einzelne Skizzenblätter zusammengebunden werden, Sammelbänden, wo auch gefundene Stücke eingeklebt werden. Oder Mischungen aus genau, Mischungen. Also eben so eine, also einfach die Funktionen, die verschiedenen Versionen wurden hier vorgestellt. Eben ist herausgestellt, dass es ein flexibles Format ist, also hochkant, quer. Und das fand ich, sah man dann in der Ausstellung auch gut. Ja, also und dass eben irgendwie, wie du auch sagtest, welche Ausführungen, dass es früher eben Einzelanfertigungen waren, bis bevor dann Schreibwarenhändler und Buchbinder drauf gekommen sind, das zu kommerzialisieren. Also Moment, da ist ein Bedarf da. Also machen wir Kataloge, stellen wir die einfach mal so her. Und dann einfach aber wirklich die Geschichte und die Funktion und die wirklich Variation des Formats. Also ich fand das einen sehr guten Einleitungsgang. Das meine ich. Also ja. Variation des Formats war genau das, worauf ich jetzt abzielen wollte. Nämlich eine, also es kommen dann in dem großen verdunkelten Raum mehrere Stationen, ich glaube 6. Ihr habt den tollen Also Fall 8 Themenbereiche. Acht Themenbereiche, genau. Acht, ja. Und einer davon war Reisebegleiter. Klar, das erschließt sich, glaube ich, sofort. Wenn man unterwegs ist, hat man ein Skizzenbuch dabei. Da fand ich zum Beispiel spannend, wie sehr man mit diesem Format des Skizzenbuchs spielen kann. Also da war einmal, man sieht in den Vitrinen halt immer natürlich nur ein Skizzenbuch auf einer Seite oder einer Doppelseite aufgeschlagen. Was ich aber auch schön fand, an jeder dieser Stationen war ein Skizzenbuch, glaube ich, komplett sogar nachgebildet als Faksimile. In Gänze, ja. In Gänze, genau. Das heißt, man hatte immer mindestens ein Skizzenbuch, was man mal komplett durchblättern konnte. Das fand ich sehr schön. Ja. Auf jeden Fall in dieser Reisebegleiterstation ist mir halt ein Skizzenbuch von Ludwig Thiersch aufgefallen. Der ist 1909 gestorben. Der hat sein Bildformat, finde ich, immer schon fast wie eine Leinwand genutzt. Also er hat sein Skizzenbuch, was eigentlich ein Hochformat war, glaube ich, das er gerne gedreht hat, Querformat, und hat dann wirklich auch selten die komplette Fläche benutzt, sondern immer nur Teile genommen. Also es sah für mich immer schon aus, als würde er über Leinwandgrößen nachdenken. Oder direkt nebenan lag Eduard Schleich, ich hoffe, ich habe mir das richtig notiert, der ist 1874 gestorben, der hat fast immer die komplette Doppelseite genommen. Also es hört sich jetzt total banal an, so, ja, okay, Leute benutzen Skizzenbücher unterschiedlich, really. Aber ich fand es schon einfach sehr spannend, wie manche Leute anscheinend schon an das Format denken, in die sie diese Skizze später auf Leinwand übertragen, weil das waren offensichtlich Vorzeichnungen. Also ich fand, genau, wo du gerade das Format ansprichst, ich fand das ganz toll. Ich habe mir jetzt leider nicht gemerkt, wer das war, aber es gab einen so einen, es war schon ein relativ schmales Format ohnehin schon, und der hat dann wirklich die Doppelseite von so ein ganz Panorama-Bild, was ich glaube, vom Ammersee sogar irgendwie. Das müsste sogar der Schleich gewesen sein. Ja, ich glaube sogar. Ja. Ne? Das hat mir echt super gefallen. Ja, ja, was mir, also weil das die erste Station ja wirklich unterwegs das Skizzenbuch als Reisebegleiter heißt, was mir da auch aufgefallen ist, war, dass es dann auch als Notizbuch verwendet wurde. Das war ja bewusst aufgeschlagen. Also ja. Da war ja teilweise, da war eine Packliste. Also da war ich. Ich glaube, es war irgendwie von Alexander Karnold. Ich habe mir nur die 8 Paar Socken rausgeschrieben und irgendwie 3 weiße Hemden. Und da war wirklich da so eine Packliste, und in einem anderen Buch war wirklich auch ein Reiseplan mit den verschiedenen Stationen. So eine Mischung eben aus Reisetagebuch, eben aber auch, um auf die Idee zurückzukommen, die Funktion als visuelles Tagebuch für einen Künstler auf Reisen. Und ich fand es total witzig, weil, also das, ja, schon noch so, also ich benutze ja auch Notizbücher auf Reisen, ja, und das ist so meiner eigenen Handhabung irgendwie ähnlich manchmal, irgendwie, dass man, also zum Teil beschreibend irgendwas, was man so gemacht hat, und zum Teil wirklich nur die Fakten irgendwie angekommen, das verbraucht oder so irgendwas, ja. fand ich schon lustig, ja. Wie die Handhabung eigentlich. Gut, es ist halt ein Hitzbuch, ja. Ja. Also aber vielleicht auch auf diesen letzten Themenbereich vielleicht wegzugreifen, weil das wird ja auch dann nochmal erwähnt, also ganz am Schluss, dann, wenn man durch die ganzen Themen durchgeht, wird ja nochmal erwähnt, dass eben, also der heißt dann sich anvertrauen, das Skizzenbuch als privater und geschützter Raum. Mhm. Also, wobei ich da die Exponate gar nicht so, also für den letzten Bereich gar nicht so effektiv fand, die sie dazu dann hingelegt haben, aber das ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Punkt. Also gerade eben, weil wir jetzt gerade eben das lustig finden, dass 8 Paar Socken oder sowas drinsteht. Aber es ist ja wirklich was Privates. Es ist ja nichts, was eben der Künstler, der ja auch vielleicht für ein Publikum denkt, dass das Skizzenbuch ist halt nicht für ein Publikum gedacht. Das ist wirklich eben für den Privatgebrauch gedacht. Ja, aber das fand ich ein Widerspruch. Ja. Also natürlich ist irgendwo ein geschützter Raum, aber sozusagen gleichzeitig liegt es halt jetzt aus, ja. Wobei, muss man natürlich, Sammlungsgeschichte ist dann immer eine Frage, ob dann jemand aus dem Nachlass das mal einfach gesagt hat, ob der Künstler das zu Lebzeiten irgendjemand gegeben hat oder ob es einfach aus dem Erbennachlass irgendwo kommt. Also das ist, also Das müsste man dann mehr ergründen. Aber es ist einfach auch wirklich ein privater Gebrauch. Wobei eins der Beispiele, die ausgerechnet im geschützten Raum lagen, war von Ines Bayer, die ist ja 68, also die lebt offensichtlich noch. Ihr Skizzenbuch, was da lag, hieß Plüscho 1, ich hoffe, ihr habt mir das richtig notiert, ist von 2015. Und es ist mit Aquarell gemalt. Also nicht, die, was man sich so vorstellt, irgendwie mit Bleistift ins Skizzenbuch, sondern Aquarell. Da fand ich einfach spannend, das konntest du halt auch, glaube ich, als Faximile durchblättern, das war wie so eine Entwicklung an Aquarellstudien mit Grün. Also es waren einfach immer ganz wenige Striche auf einer Seite in verschiedenen Grüntönen, verschieden auf der Seite angeordnet. Also mich hat es so ein bisschen an Sonnenlicht durch Blätter, wenn man jetzt mal ganz kitschig denkt, oder eben einfach Farbstudien, wie sieht welche Farbe in welchem Format aus. Und ich habe danach nochmal in den Katalog reingeblättert, der netterweise auch in der Ausstellung ausliegt. Und da habe ich mir den Satz von ihr notiert, dass sie mit diesem Skizzenbuch bewusst, also es war, glaube ich, so ein Stipendium, irgendwie 3 Wochen in Plüschow und sie konnte halt machen, was sie wollte. Sie musste eben nicht an irgendwelche Aufträge denken oder irgendwas. Und sie hat sich halt vorgenommen, ich wollte etwas Unbekanntes schaffen. Es hört sich jetzt auch so blöd an. Ja, natürlich, ist das nicht dein Job als Künstler, was Unbekanntes zu schaffen. Aber vielleicht war das einfach ihre Möglichkeit zu sagen, ich male eben nicht so, wie ich sonst male. Vielleicht mit, keine Ahnung, Kugelschreiber auf Leinwand, sondern eben mit grüner Aquarellfarbe im Skizzenbuch. Und ich fand, das sah man diesen Bildern auch einfach an, dass das wirklich so ein Tasten ist, so ein Suchen. Ja. Und ich fand das sehr spannend. Ja, genau, ich wollte jetzt nur nicht, also ich wollte jetzt nicht zu sehr springen, weil ich fand auch die Themenbereiche also sehr effektiv entwickelt, auch in ihrer Abfolge. Ich musste, wie gesagt, die ganze Zeit von der Führung flüchten, deswegen bin ich, glaube ich, immer verkehrt rumgelaufen. Ja, aber das wollte ich noch sagen. Und dann, weil das Interessante ist, ja eben, weil wir gesagt haben, das ist uns vertraut, eben für Reisetagebücher, für Notizen, aber der zweite Bereich ist nämlich, der heißt nämlich Tag für Tag, das Skizzenbuch im Alltag. Und da sieht man auch wirklich einen ganz anderen Gebrauch eben. Mir ist das Skizzenbuch von Bodo Rott, habe ich mir aufnotiert, wo es das einfach hat, wirklich ganz klar, und das lag auch als Faximile aus zum Durchschauen, und wo er ganz klar einfach ganz deutlich Alltagsszenen einfach skizziert. Und da ist mir eingefallen, das war vor ein paar Tagen, das war diese Woche, saß ich in der Tram und da saß nämlich auch eine Frau und hat skizziert und offensichtlich einfach Menschen, die sie in der Tram gesehen hat. Und genau solche Szenen sind auch in diesem Skizzenbuch zu sehen. Und das fand ich dann eben auch ganz gut als Kontrast, dass das Skizzenbuch eben nicht nur eben wie für die Künstler, also da dieser Reisebegleiter ist, wie es ja im ersten Bereich so ausgebreitet wird, sondern eben auch im Alltag eben Begleiter ist, also auf der Reise durch den normalen Tag, Anführungszeichen. Also das finde ich auch eine spannende Beobachtung, weil ich habe mich nämlich auch gefragt, inwiefern ich Leute mit Skizzenbüchern, die tatsächlich das Buch als wirkliches Skizzenbuch verwenden, im Alltag irgendwie beobachte oder gesehen habe. Muss sagen, Nee, eigentlich nicht, oder? Das war jetzt wirklich Zufall, aber dass es diese Woche war, weil es mir aufgefallen ist. Ich stand halt in der Tram, also ich bin meine 5 Stationen gefahren und da saß eben eine Frau, die immer in eine Richtung geschaut hat und da ist die skizziert was. Und dann hatte ich das Gefühl, dass an einer Haltestelle ist ihr Subjekt ausgestiegen und hat dann irgendwie und dann die Skizze beendet und dann was anderes oder irgendwie aus dem Kopf. Also es war nur so, weil ich von dem Vorgang fasziniert war, weil für 10 Minuten packe ich jetzt nicht mein Buch aus, wenn ich in der Tram rumstehen muss und lese, und da habe ich mich halt so umgeschaut oder halt mal nicht in mein Handy gestarrt und habe halt dieses beobachtet, was jetzt eben ganz gut zum Thema passt. Wo du gerade Handy sagst, weil ich hatte mir Bodo Rott auch gemerkt, das Skizzenbuch war, glaube ich, von 2007, was da auslag. Und mir sind eben auch sofort dann eben die Szenen aus den öffentlichen Verkehrsmitteln aufgefallen. Und ich habe halt gedacht, eben, weil ich habe noch nie jemanden gesehen mit einem Skizzenbuch in der Tram. Ich denke halt, heute zücken die Leute ihr Handy. Also ich glaube, heute ist eher das Smartphone das Instrument, um irgendwelche Dinge festzuhalten. Außer du übst natürlich jetzt wirklich Zeichnen und Perspektiven und was halt für dich wichtig ist. Aber um mal eben einen Moment festzuhalten, glaube ich, zückt heute jeder sein Smartphone. Und ich fand auch, einige der Zeichnungen von Bodo Rott haben mich total an Instagram-Bilder erinnert. Auch weil das Format teilweise so quadratisch war. Also ich fand einfach dann diese Idee der Medienentwicklung so spannend. Also das ist auf jeden Fall auch eine Notiz, die ich mir gemacht habe, ja, dass das sozusagen das Mobiltelefon oder der Laptop der damaligen Zeit war. Ja, man hat es halt dabei, man hat irgendwas festhalten müssen. Da hat man halt das Skizzenbuch gezückt und dann entsprechend das dann dokumentiert für sich. Wobei mir jetzt noch was einfällt, das ist nämlich in der Einleitung fast ein bisschen untergegangen. Da war nämlich ein total irres Skizzenbuch von Franz von Krobel. Da war nämlich ein Blatt aufgeschlagen und der hat auf einem circa DIN A4 Blatt quer ein 4x4 wirklich Raster von verschiedenen Landschaftsszenen festgehalten. Also wirklich das ganze Blatt ausgemalt mit Tuschezeichnungen und wirklich einfach dieses 4x4 so wirklich in dem Raster festgehalten. Und das hat mich einfach von dieser Idee her, wie er einfach offensichtlich sich auf den Landschaftsbild vorbereitet und dann aber es extrem ausnutzt, was er da halt dabei hat, weil er offensichtlich so viele Arten, das zu sehen oder Landschaft zu sehen, festhalten will. Das ist einfach, das fand ich einfach von der Präsentation echt irre. Mhm. Diese verschiedenen Arten zu sehen, fand ich dann noch spannend in einem anderen Bereich. Das hieß, glaube ich, Schule der Wahrnehmung. Da ging es halt um Architekturzeichnung unter anderem. Da wurde, glaube ich, darauf hingewiesen, dass Zeichnen natürlich heute auch noch ein Lehrmittel ist, das, glaube ich, in der Architektur- oder Architekten- und Architektinnenausbildung ist, eben auch heute noch auf dem Stundenplan steht, verdammt nochmal zeichnen zu können und nicht nur einen Rechner anmachen zu können. Und ich fand da ein Skizzenbuch von Borjana Jantscheva, glaube ich, heißt die Dame, Jahrgang 83. Sehr spannend. Die hat halt ein Gebäude abgezeichnet. Ich habe mir leider nicht genau notiert, was es war. Aber sie hat halt dieses Gesamtgebäude nicht nur frontal oder seitlich erfasst, wie sie es eben sieht, wenn sie davor steht, sondern sie konnte eben allein dadurch, dass sie ums Gebäude rumgegangen ist, dadurch, dass sie vermutlich Architektin ist, konnte sie eben auch einen Aufriss zeichnen. Also sie konnte das Gebäude auch von oben darstellen. Das hat sie auf der gleichen Doppelseite gemacht. Das fand ich sehr schön. Und direkt nebenan lag ein Buch von Felix Liebling, Piloti. Ein Maler aus dem 19. Jahrhundert, der hier in München recht häufig und sehr großformatig in der Neuen Pinakothek hängt, der hat eine Kirche gemalt, und zwar Felix Nösch, innerlich Piloti. Der hat eine Kirche abgemalt, beziehungsweise er hat einen Aufriss gemacht. Und das fand ich einfach so spannend, weil diese Aufrisse kenne ich ja eben aus dem Kunstgeschichtsstudium. Also sobald du dir irgendeine Kirche anguckst, irgendein architektonisches Gebilde, siehst du halt den Aufriss dazu oder den Grundriss dazu, damit du eben weißt, wie viel Joch hat das Ding, ist es Querschiff, Längsschiff oder ja. Und der hat halt genau diese Art der Zeichnung angefertigt, die ich eben heute von PowerPoint-Folien kenne. Also eben die einzelnen Joche mit den Verbindungspunkten dazwischen. Und es war einfach so strange zu sehen, dass das offensichtlich im 19. Jahrhundert schon praktiziert wurde, was ich schlicht nicht wusste. Wie PowerPoint-Folien? Also wenn wir in einer Vorlesung gesessen haben und uns wurde eine Kirche gezeigt, dann haben wir eben den Grundriss bekommen. Und dieser Grundriss wird eben mit Linien angedeutet. Also du siehst halt das Langhaus von der Kirche und dann eben das Querschiff. Okay. Und du siehst halt eben nicht einfach nur diese Kreuzform, sondern es ist halt in sogenannte Joche unterteilt. Also ein Joch ist der Abstand zwischen den zwei Pfeilern. Wenn du jetzt Seitenschiff hast, da sind ja Pfeiler. Und eben der Raum zwischen zwei Pfeilern ist ein Joch. Und diese Joche werden angedeutet, die Pfeiler werden angedeutet mit so kleinen Kreuzchen. Also es sah wirklich haargenau so aus wie das Zeug, was ich eben aus dem Studium kannte. Aber es war eben von, keine Ahnung, Mitte 19. Jahrhundert. Das war einfach so schräg. Was ich erstaunlich fand, war, also klar, dass eine Skizze, also so in meiner sprachlichen Wahrnehmung ist ja eher was Flüchtiges ja, oder halt was schnell zu Papier gebracht ist. Aber sozusagen der Detailgrad und der Ausarbeitungsgrad, der da zu sehen war, der hat mich zum Teil schon erstaunt. Also das waren zum Teil die Skizzen, wo man dann später auch das fertige Werk dann kennt, da werden wir noch zu Marc wahrscheinlich noch später kommen, aber auch irgendwie, was weiß ich, gerade bei Liebermann irgendwelchen Architektur, genau, Liebermann war relativ detailliert. Jacques Lipschitz, also das hat mich schon erstaunt, wie fein das zum Teil gearbeitet war. Also ich glaube, den einzigen, den ich mir notiert hatte, war Josef Anton Koch, der ist 1839 gestorben und der hat eine Radierung von Rom angefertigt, 1810. Und die Skizze, die direkt neben dieser Radierung lag, sah quasi, also nicht genauso aus, aber die war so fein und detailliert und exakt, das sah also für mich mit heutigen Begriffen, das sah aus wie eine Reinzeichnung, die quasi kurz vorm Druck ist. Ja. Das fand ich halt auch irre. Da fand ich, wo du gerade das erwähnst, da fand ich später spannend, da kommt nämlich Hans Thoma zur Geltung, der nämlich auch in seinem Skizzenbuch ein Landschaftsbild, also wirklich deutlich ausgeziert. Und wenn man, also da liegt auch ein Faksimile aus, wenn man dann ein bisschen blättert, sieht man nämlich einzelne Teile als Elemente, so der Zaun, der so quer durch, so schräg durchgeht, ist da einfach angedeutet und so weiter. Und der das dann auskonstruiert und dann wirklich auch über so eine Doppelseite, also über die Bindung hinweg, ausrastert und mit Notizen versieht. Und links daneben liegt die fertige Radierung. Mhm. Ein bisschen kleinformatiger, also offensichtlich hat er eben dieses Raster, er überträgt es, aber natürlich die Radierung spiegelverkehrt, weil du erst damit so guckst du, aber klar, die Zeichnung arbeitest, eine Radierung wird ja eben umgedruckt und das heißt, der gedruckte Teil ist spiegelverkehrt, muss spiegelverkehrt zur Zeichnung und zur geritzten so, Platte sein. Also das fand ich eigentlich ganz effektiv dargelegt, eben wie so die Künste, wie der künstlerische Prozess stattfindet. Und was ich eben gut finde an den verschiedenen Stationen, die wir jetzt nicht alle durchgehen müssen, dass in den verschiedenen Bereichen eben immer ein bestimmter Aspekt der Idee der Skizzierung herausgehört. Also ich nehme jetzt exemplarisch nochmal eben auch die Idee, eben eine Station heißt Sammeln und Dokumentieren, das Skizzenbuch als Speichermedium, eben wo wir gesagt haben, heutzutage dokumentiere ich eben vieles oder wie wir heute in der Ausstellung auch gemacht haben. Eben teilweise mitschreiben, teilweise eben bei Frau Heimer, wo ich gesagt habe, wo ich den Museumswärter gefragt habe, ob ich fotografieren darf, weil ich mir einfach diese ganzen Titel unbedingt merken wollte. Und das heißt, heutzutage dokumentieren wir gemischt oder anders. Oder manche Leute dokumentieren nur über Instagram oder Snapchat Stories oder Facebook oder was weiß ich was, Check-ins. Und da fand ich jetzt, oder da fand ich halt zum Beispiel auch das Skizzenbuch an dieser Station von Olaf Metzel witzig, weil es zur Seite aufgeschlagen, da steht, das erste, was auffällt, da sind lauter Bälle, die er aus irgendwelchen Zeitschriften ausgeschnitten hat, klebt. Und die Seite super, ist übertitelt mit Stadiondebatte. Und ich frage mich die ganze Zeit, welche Stadiondebatte und warum? Und ging es um die im Stadion was sind? Was für eine Sportart? Ja, es war ja also Fußball und Football und Basketball. Ging es darum, eine Mehrzweck-Arena zu bauen? Also ich war da total hingeblieben. So, worüber hat Olaf Metzel, der übrigens auch in der Good Neighbor ein Werk hat, was wir nicht erwähnt haben, aber das guckt ihr euch einfach an. Worüber hat Olaf Metzel denn nachgedacht? Ich möchte noch ein Werk erwähnen und dann wäre ich auch mit dieser Ausstellung schon durch. Und zwar Franz Marc. Wie gesagt, wir haben die ganze Zeit über Skizzenbücher, also gebundene Werke geredet, die halt in diesen Vitrinen aufgeschlagen liegen. Bei Franz Marc haben sie es anders gemacht, da haben sie halt die einzelnen Blätter ausgestellt, schön im Passepartout im Rahmen. Und zwar sein Skizzenbuch aus dem Felde von 1915. Er ist ja 1916 schon gefallen. Und ich muss gestehen, ich habe mit Franz Marc echt immer Probleme gehabt. Ich fand Franz Marc und sein blödes blaues Pferd und diese blöden gelben Kühe und der ganze blöde blaue Reiter im Lehmerhaus. Das ist für mich echt die Ecke im Lehmerhaus, wo ich nie hingehe. Es geht mir so auf den Zeiger, diese blöden, bunten Viecher von Marc. Und dieses Skizzenbuch sind eben genau diese blöden Viecher. Aber eben nicht in Farbe, sondern in Schwarz-Weiß, mit Bleistift vermutlich, Kohle, Graphit, ich weiß es nicht. Es sieht im Prinzip den fertigen bunten Bildern sehr, sehr ähnlich oder die er schon vorher geschaffen hat. Aber es hat halt eine völlig andere Qualität. Es hat irgendwie eine, keine Ahnung, ich glaube, die Farben, die Formenvielfalt von Marc ist mir wirklich erst durch diese Skizzenbücher aufgefallen. Vielleicht bin ich auch immer zu schnell an dem blöden blauen Reiter vorbeigerannt. Entschuldigung, blöder blauer Reiter. Ich weiß, der ist wichtig und überhaupt, aber ich mochte ihn halt wirklich nie. Und jetzt stand ich das sind, glaube ich, die Skizzenbücher, vor denen ich am längsten gestanden habe, weil die mir einfach klar gemacht haben, was für, das hört sich jetzt auch so doof an, was für Fertigkeiten Marc hatte, was für Blick er auf einmal auf Dinge hatte, was für Form er erkannt hatte in den Dingen, die er sich vorgestellt hatte, und die hat er eben zu Papier gebracht. Und mir das in Schwarz-Weiß, ich habe zum ersten Mal das Gefühl gehabt, ach, deswegen finden alle Franz Marc so geil. Jetzt kapiere ich's. Also ich fand erstaunlich, was für eine Qualität die Skizzen da eigentlich haben und was für ein Abstraktionsgrad die bloßen, in Anführungszeichen, Skizzen schon erreichen. Genau. Ne? Das fand ich erstaunlich. Wobei man natürlich bei Franz Marc auch sagen muss, dass er eben zum Ende seines leider zu kurzen Lebens auch schon eben von diesen Tierbildern weg zu fast komplett abstrakten oder kubistischen oder futuristischen Formen sich entwickelt. Und ich finde, das kommt im Skizzenbuch auch ganz gut raus. Mhm, also da sind ja manche Skizzen, die ja einfach schlichtweg fast nur einfach komplett also abstrakt sind. Nur Formen sind. Und also es ist sicherlich mit Absicht ganz hinten an die Ausstellung gehängt. Ja. Also das ist wirklich das sehr clever. Die Krönung. Ja, die Krönung und wirklich der Abschluss so. jetzt so wie alles, was wir euch jetzt angedeutet oder was ihr jetzt gelernt habt, das Skizzenbücher, wendet das jetzt auf dieses vermutlich Hauptwerk unserer Sammlung an. Seht den Meister. Ja? Nein, oder nein, nehmt das und begreift das jetzt eben. Ja? Und dann kommt eben auch so ein bisschen so ein Wehmut mit, so, meine Güte, Mensch, der hat echt noch, da ging noch was. Ja? Theoretisch. Theoretisch. Und dann muss man wieder an den kleinen Jungen aus dem Film denken. Also damals, ich war zuerst in der Skizzenbuchausstellung, deswegen habe ich den da erst danach gesehen, aber es war halt wieder dieses, ach fuck. Man kommt schon so ein bisschen mit so einem ach fuck Gefühl aus der Pinakothek. Dumme Scheißwelt. Ja. Entschuldigung, ich bin den Rotwein weg. Oder eben, also die verschiedenen Aspekte von Krieg, sagen wir es mal so. Oder derselbe Aspekt wahrscheinlich. Ich möchte erwähnen, dass der zweite Wein jetzt nach Lakritze riecht. Also ich muss auch ehrlich sagen, ich finde es erstaunlich, wie die Weine, vielleicht wenn wir da noch kurz was zu sagen, wie die Weine sich entwickelt haben. Total. Also die haben so ein bisschen alle haben so ein bisschen ihre Spitze, so haben sie Herden verloren. Und ich muss ehrlich sagen, also am Anfang habe ich gedacht, der zweite Wein ist irgendwie total der irgendwie, weiß ich nicht. Räumt so eine, alles ab. Ja, so Fun-Wein irgendwie so. Also irgendwie, da ist alles so wie in der Geisterbahn, ist alles irgendwie dabei. Der hat jetzt aber so ein bisschen verloren, oder? Also ich finde, der ist jetzt sehr erwachsen. Während der dritte immer mehr nach Gummibärchen schmeckt. Das ist also ich finde, der dritte hat jetzt, wurde jetzt total blumig. Also wir waren heute, wir waren heute beim Balabenin, unter anderem kam so ein Roseneis dabei raus. Ihr wart schon wieder beim Balabeni, ich war immer noch nicht beim Balabeni. Ach, verdammt. Tja. Felix war, glaube ich, schon 80 Mal dieses Jahr. Nee, aber auf jeden Fall Balabeni und es gab auch ein Roseneis und deshalb, es riecht total so nach Blumen, es Rosen. Es ist sehr blumig, ja, stimmt. So, ja. Hat so einen leichten Rosentouch. Aber das mit dem Lakritz sehe ich jetzt auch. Ja, beim zweiten... Oder bei welchem? Zweiten, ja. Okay, der erste ist weiterhin Kaffee. Aber also ist immer noch viel Tannin? Ja. Der erste ist jetzt Kaffeepfeffer. Also der dritte ist rund, aber mit, ja... Was haben wir denn heute für crazy Zeug am Tisch? Großartig. Wir machen jetzt nur noch solche obskuren Sachen. Ja. Weißwein aus der Mongolei. Ja. Aber bevor wir jetzt da vorgreifen, wollen wir doch vielleicht die Skizzengeschichten abrunden. Ja. Ja, mag jemand mit einem Fazit beginnen? Sonst beginne wieder ich. Ja, dann mach doch. Ja. Also, ich fand... ich muss nochmal nachdenken. Ich fand... es war also museumspädagogisch sehr gut. Es fand das Format des Skizzenbuchs in all seinen Aspekten wurde gut ergründet, gut herausgearbeitet mit den verschiedenen Bereichen und Stationen. Und ich fand es vor allem auch nicht überfrachtet mit Informationen. Mhm. Es gab eben diese kurze Einleitung zu dem Bereich. Dann konnte man sich die Skizzenbücher unter dem Aspekt angucken eben. Man konnte in den Faksimiles blättern. Oder man konnte dann eben mit den Zusatztexten in einem Begleitheftchen, was es noch gab, arbeiten. Ich fand die Einleitung sehr gut. Also sie haben einen wirklich gut herangeführt. Aber ich fand es nicht, es war auch wieder nicht so wie mit dem Zeigefinger, sondern hier so ein bisschen an der Hand genommen. Und dann konnte man sich das eben selber noch eben durch Gucken erarbeiten oder weiterentwickeln. Also ich habe sehr viel einfach gelernt. Ich finde jetzt nicht, dass, und das ist ja auch nicht der Gedanke, dass jetzt so ein einzelnes Werk besonders hervorsteht, weil ja ein Skizzenbuch eben auch kein Kunstwerk in dem Sinne ist, sondern ein Teil des Prozesses dorthin. Und mir hat das, also dieser Erkenntnisgewinn echt Spaß gemacht, also kann ich wirklich empfehlen. Ja, ging mir genauso. Also ich fand es auch schön. Ich würde auch keins rausgreifen, außer Franz Marc natürlich. Ich war überrascht davon, dass mir eine Ausstellung über Skizzenbücher so viel Spaß gemacht hat, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich dachte irgendwie so, ja, Skizzenbücher, okay, fein, gucke ich mir an. Ich fand es toll, mir hat es sehr gut gefallen. Daumen hoch. Genau, also ich dachte schon vorab, dass mir gefällt, war dann auch so. No surprise, nein, im Ernst. Also war echt gute Ausstellung, auch schön ganzheitlich das mal so über die verschiedenen Themen dargestellt. Anschauen, Daumen hoch. Ja. Gut. Dann, bevor wir dann so ein bisschen dann wirklich beim Wein abrunden, hatten wir in der Einleitung schon erwähnt, dass wir uns noch zwei weitere kleine Ausstellungen, die auch gerade in der Pinakothek der Moderne laufen, angeschaut haben. Das ist jeweils ein Raum und weil wir jetzt vom Skizzenbuch ausgehen, gehen wir vielleicht erstmal zu Fritz Winter, deutscher Künstler, lebte von 1905 bis 1976, hat am Bauhaus studiert unter Kandinsky, Schlemmer und Klee und hat dann sich vom Bauhaus wegentwickeln, gerade auch dann nach seiner Zeit, er musste im Zweiten Weltkrieg dienen, dann angefangen hat, so die Abstraktion zu entwickeln. Und es wurden, trotzdem es nur ein Raum war, verschiedene Werkgruppen aus seinem Frühwerk vorgestellt, mit jeweils 3 bis 4 Werken. Und es war dann ein Querschnitt da und das war exemplarisch für den neuen Kernbestand der Fritz-Winter-Stiftung, der als Dauerleihgabe jetzt in der Pinakothek ist und der eben wo zusätzlich auch zu diesem quasi Hors d'oeuvre Raum ein gesamter Bestandskatalog der von der Fritz-Winter-Stiftung erschienen ist. Und die Verknüpfung zu den Skizzenbüchern ist, dass da 3 Skizzen hängen aus der Zeit, eben wo Fritz Winter an der Ostfront zwischen 1940 und 1944 dient, eben, und da ist analog zum Skizzenbuch aus dem Felde von Franz Marc eigentlich da auch die Dinge, die er sieht, verarbeitet. Und bevor ich dann abgebe, wollte ich eben gerade aus dem Bereich einfach nur einen Titel erwähnen, den ich mitgenommen habe, wo er eben die Skizze untertitelt hat, in den toten Bäumen hängt der rüde Tag. Und das ist ja auch etwas, was sehr nach Zweiten Weltkrieg und Ostfront klingt, wenn ich ehrlich sein muss. Wie ging es euch da? Genau, also allein die gerade von den Bildern, die du beschreibst, beziehungsweise aus dem Skizzenbuch, fand ich die Titel besonders schön. Also auch Erinnerungen an einen Weg. Ja, ja. Das will ich mir auch notiert. Also da glaube ich, allein wenn man so also ich fand die ganze Ausstellung echt super, aber allein schon, wenn ich mir da zum Teil die Titel durchgelesen habe, habe ich mir gedacht, also wenn man das schon nur die Titel liest, sieht man eigentlich schon, wie sehenswert das sein muss eigentlich. Ja. Genau. Also ich fand es wirklich... Also ich habe mir zu dem Raum jetzt ehrlich gesagt nur noch diesen einen Werktitel notiert, eben Änderung einen Weg hatte ich mir auch notiert, das ist von 1940. Ich weiß nicht, ob du es gesagt hast, er hat halt über 300 abstrakte Naturstudien gemacht in seinem Skizzenbuch aus dem Felde, auch bewusst in Anlehnung an Franz Marc. Was ich an diesem Erinnerung an einen Weg so spannend fand, war, dass einfach eine sehr komplexe grafische Struktur war. Also du hast nicht mehr wirklich einen Weg erkannt, was für mich natürlich auch so ein bisschen dieses Erlebnis des Krieges, was du eigentlich geistig überhaupt nicht erfassen kannst, weil es einfach so unfassbar ist, was wir uns halt tagtäglich antun. Generell Fritz Winter natürlich wichtiger Name der Kunstgeschichte. Insofern fand ich den Raum auch ganz spannend. Ich muss gestehen, den letzten Raum von Germaine Krull, da bin ich, glaube ich, nur noch in einer Minute durchgerannt. Aber vielleicht noch kurz zu Fritz Winter. Also ich fand's toll, dass sozusagen trotz aller Abstraktion, dass immer auch noch so die gegenständlichen Grundlagen dann doch irgendwie sichtbar waren. Fand ich super. Ganz besonders toll gefallen hat mir zum Beispiel das Sternbild MSR, was so ein Das war wie so ein, ja, wie soll ich sagen, man sieht halt ein Sternbild, aber wie hinter so einer Scheibe. Und also man sieht das Sternbild wie hinter einer Fensterscheibe. Und auf der Fensterscheibe war es, als hätte jemand mit Edding irgendwas gemalt. Ja. Ach stimmt, das Ding, ja. Das fand ich ganz, ganz toll. Weil Fritz Winter ist auch toll. Also. Und genau, es liegt auch noch ein Buch aus, wo man noch mehrere Werke von ihm sehen kann. Jo. Also ich will jetzt auch gar nichts so herausgreifen oder jetzt alles, aber ich fand es eben, wie ich vorhin schon erwähnt, trotzdem es klein war, auch effektiv einen guten Überblick eben über seine Werkgruppen, die offensichtlich Teil dieser Sammlung sind. Es bleibt eine Hoffnung vielleicht, dass die Pinakothek irgendwann die Zeit und den Platz findet, zu sagen, diese Sammlung mal ausführlicher zu zeigen. Sie hatten erst, glaube ich, vor 1-2 Jahren eine große Fritz-Winter-Ausstellung. Also ja, deswegen. Okay, aber die habe ich jetzt leider tatsächlich nicht im Kopf. Nee, also, aber gerne wieder. Stimmt, ja, ja, genau. Ey, Pinakothek. Also kann man auch empfehlen, wenn ihr jetzt vielleicht hoffentlich wegen den anderen beiden Ausstellungen eben, oder einen der anderen beiden, wenn ihr schon mal da sind, nehmt den Raum doch bitte noch mit. Und den vierten oder das die vierte separate Ausstellung, die wir mitgenommen haben, auch wieder nur ein Raum, war eine von der Fotografin Germaine Krull, die Mappe Metall. Das ist eine avantgardistische Fotomappe von 64 Bildern, die im Jahr 1928 veröffentlicht wurde, also eben in den 20er Jahren, also mit der aufkommenden Industrie. Und sie hat sich eben, war fasziniert von eben dem Medium Metall und hat dann eben Dinge fotografiert, wie das Christum-Eichelturm, Industriemaschinen und so weiter. Und das in dieser Mappe zusammengefasst, aber eben auf eine eben leicht, also einerseits eben sachliche Weise, aber auch teilweise eben abstrahierende Weise. Und ich muss zugeben, da habe ich jetzt auch, weil ich es ganz am Schluss geguckt habe, auch nicht mehr die volle Aufmerksamkeit drauf gewendet. Aber man merkt schon, dass da eben ein interessanter Blick drin ist. Mir sind so mehrere, also ich habe mir so, was mir aufgefallen ist in den Blättern, ist, also ein Blatt ist mir aufgefallen, Blatt 16, da waren lauter Zahnräder in lustigen Formen da. Das habe ich mir auch extra ja, rausgeschrieben. Ja, also sogar extra notiert, Seite 16. Also wo ich mir dann verrückt geformte Zahnräder. Ja, hat man die wirklich für irgendwas verwendet? Für irgendeine komische, elliptische oder sonst irgendwelche Bewegungen? Oder beinahe herzförmig irgendwie. Ja, also. Genau, aber herzförmig ist der zweite Stichpunkt. Da gibt es nämlich Blatt 20, da waren nämlich zwei Laufräder und da waren Riemen gespannt über einen kleinen Saft. Richtig. Und es sah nämlich aus, tatsächlich richtig, wie so ein Herz. Dieser Riemen war gespannt wie ein Herz. Ja. Also ich fand, das war ja sicherlich eben nicht künstlich, aber ich fand ihren Blick für solche Dinge ganz cool. Ich finde eure Reaktion gerade sehr reizvoll, weil ich finde es spannend, weil das war der einzige Gedanke, den ich hatte, als ich da durchgerauscht bin, war einfach diese Faszination von Maschine, Technik, Stahl, Skelettbauweise, die damals eben 1928 noch neu war und aufregend und spannend und ein neues Bildmotiv. Es funktioniert heute noch. Ihr guckt da genauso drauf. Erstens das und zweitens, also ich muss vielleicht vorweg schicken, ich war in der Ausstellung recht zuerst, deshalb war ich da relativ lang auch drin und du sprichst einen interessanten Punkt an, weil sie, wenn man, also es steht in der Mitte des Raumes, stehen zwei so Ausstellungskästen, wo auch die Künstlerin selber im Vorwort zu dem Metallbuch schreibt sie, naja, man muss sozusagen, ihre Fotografie muss man im Kontext der Zeit sehen. Und dann sagt sie, naja, als 1928, als es erschienen war, Fotografie, war dann ja so streng formalisiert irgendwie, der Herr hat sich am Stuhl gelehnt, die Dame saß irgendwie brav da irgendwie, also so Hochzeitsfotografie gab's, dann gab's irgendwie noch so, vielleicht noch so Landschaftsfotografie. Aber das war es eigentlich, ja. Und sie hat dann versucht, das irgendwie so, also das fand ich sehr eindrücklich. Sie schreibt, ich zitiere, ich wollte zeigen, was ich sah, genauso wie es das Auge sieht. Ja. Und das beschreibt es eigentlich perfekt, ja. Also schön neusachlich. Sie ordnet das schon mal so ein und das fand ich ein perfekter Aufhänger eigentlich für die Ausstellung, ja. Wobei man jetzt dazu sagen muss, also dieses späte Vorwort ist, also es gibt, die Mappe wurde zweimal veröffentlicht, also eben einmal 1928 ursprünglich, dann geriet Germaine Krull ein bisschen in die Vergessenheit, war offensichtlich dann auch lange in Asien als Kriegsberichterstatterin und wurde dann von eben Anne und Jürgen Wilde, bekannte Fotografiesammler, die auch oft eben Teile aus ihrer Sammlung in der Pinakothek der Moderne ausstellen, wiederentdeckt und die haben dann mit ihr zusammen eben an einer Wiederauflage dieser Mappe gearbeitet, die sie dann leider nicht mehr persönlich erlebt hat, aber die im Jahr 2003 nochmal rausgekommen ist. Aber sie hat die Arbeit schon angefangen und sie hat das Vorwort eben schon geschrieben gehabt. Und was mir eben aufgefallen ist, was das in den Bildern, bis auf zwei Bilder, die mir beim Vorbeigehen aufgefallen sind, da kommen keine Menschen vor. Und ich glaube, es ist in dem Fall also eher Zufall. Also Blatt 34 waren drei Menschen im Bild. Das war irgendwie so ein Turm auf einer Zeche. Und da hat sie halt zufällig Arbeit erwischt, weil sie hat eigentlich immer versucht, ein menschenleeres Bild zu machen. Und auf Blatt 59 ist mir aufgefallen, rechts unten im Bild war die Hand offensichtlich eines Maschinenbedieners da. Und trotzdem sie das eben so abstrahieren wollte, was sie sieht, ist ihr der Mensch hat sie nicht, ist noch nicht ganz losgeworden durch den Zufall. Aber sie hat die Bilder natürlich dann trotzdem in die Mappe reingenommen und es war sehr eindrücklich. Also dann da lohnt sich das auch, sich nicht immer reinzugehen. Und ich denke, das haben wir alles ausgedrückt. Bevor wir jetzt mit dem Wein abschließen, wollte ich noch sagen, also die Ausstellungen A Good Neighbor läuft noch bis zum 29. April. Die Skizzenbücher laufen noch bis zum 21. Mai. Und Fritz Winter und Germain Krull jeweils bis zum 10.06. Also wenn ihr eben entweder wegen den Skizzenbüchern oder den guten Nachbarn in die Pinakothek der Moderne geht, dann nehmt doch einen oder beide dieser Räume einfach noch mit. Die sind dann noch offen und da kann man dann auch noch gut was gucken. Und wir weisen natürlich gerne nochmal auf das Sonntagsangebot hin, wo der Eintritt nur einen lausigen Euro kostet. Gut, Weine! Ja gut, braucht jemand noch was nachgeschenkt zum abschließenden Bewerten? Oder? Okay. Ich finde es diesmal unfassbar schwierig. Schwer. Ja. Sehr schwierig. Ich finde, ja, die sind alle toll. Ich würde jedem eine Kiste trinken wollen. Echt? Ja, ich finde die alle super. Also ich finde sie alle auf ihre eigene Art und Weise echt total, total Spaßweine. Ja. Aber ob ich das sozusagen dauerhaft in mich reinschütten, weiß ich nicht. Also ich finde den ersten, wie gesagt, er riecht immer noch nach Kaffee, schmeckt nicht mehr so pfeffrig, aber er hat noch so ein bisschen was davon. Der zweite, wie gesagt, die Nase finde ich persönlich jetzt ganz widerlich, weil ich Lakritz halt zum Kotzen finde, aber der hat immer noch schön viel Tannin und Trocken und Körper und alles. Ja. Und der dritte ist so plüschig, kuschelig, frutig, niedlich, weihnachtlich, Adventskalender, Nikolausmützchen. Also mir heute fällt es mir echt schwer. Wobei ich schon weiß, welcher meiner ist, deswegen ist das ein bisschen doof. Ja. Wir erkennen unsere Flaschen ja blöderweise immer wieder. Ja. Vielleicht müssen die mal in irgendwelche Dekantierer umdekantieren. Irgendwie so. Das hatte ich mir auch schon überlegt. Ich war am Anfang auch blank, weil ich nicht aufgepasst hatte, als der Felix einschenkte, welcher meiner war. Und das war ein ganz angenehmes Gefühl, weil ich dachte, da kann ich ja völlig frei. Gut. Aber ich lege mich jetzt einfach mal fest, ich mache jetzt 1, 2, 3. Wobei ich weiß, dass der erste meiner ist. Aber trotzdem, der schmeckt mir wirklich am besten. Also 1, 2, 3. Spoiler doch halt immer alles. Wieso gleich, ist doch so? Ich weiß doch, was meiner ist. Ja, aber wir wissen es noch nicht. Achso. Oh, ja. Nein. Oh. Also, heute ist echt nicht mein Tag. Ich bin ein bisschen, ganz ehrlich, ich bin, glaube ich, ein bisschen da, wo der Flo aus letzte Mal war. Ich möchte mich echt nicht entscheiden. Die sind also so verschieden. Ja. Und vielleicht legen wir heute einfach mal nicht was fest. Zu verschiedenen Anlässen, also zu verschiedenen Speisen. Das stimmt. Wobei, wie gesagt, das Thema ist ja auch breit gestreut. Also wer weiß, was wir alles für Rebsorten und sonst was da ist. Ich bin so gespannt, was wir Und deswegen, also weiß nicht, ob der Vorschlag mehrheits- oder sogar einstimmigkeitsfähig ist. Jetzt kommt er gerade ums Eck. Er hat letztes Mal darauf bestanden, dass wir es durchentscheiden. Weil er wusste, dass er seinen Glühwein abkackt. Aber Flo hat gerade diesen entsetzten Gesicht aus. Was? Nicht werden? Nein, ist okay. Es ist wirklich so. Oder möchtest du eine Reihenfolge? Ich habe eine Reihenfolge. Ja, komm, sag's, komm. Ja, sag's. Nee, aber wenn wir es entscheiden wollen, dann brauche ich ja keine Reihenfolge. Doch, ja, sag's doch. Na, also, da muss Felix sie auch festlegen. Nee, muss er nicht. Nee, kann er sagen, er verweigert sich denn. Oh, Systemverweigerer. Na komm. Naja, sagen wir es mal so. Ja. Also ich hole jetzt ganz kurz aus, aber nur ganz kurz. Wir haben noch keine Zeit mehr. Gut, dann hole ich nicht aus. Doch, mach ich jetzt, komm. Also am Anfang dachte ich, okay, die Nummer 2 ist so ein spaßiger Wein hier von quasi Lederhandtasche über quasi Tanninmund. Ja. Aber 2 hat über die Dauer der Aufnahme echt am stärksten verloren. Echt? Ich finde den auch gar nicht spaßig. Ich finde den super erwachsen, ehrlich gesagt. Aber gut. Gut, ja. 1 finde ich echt super, weil da so die Kaffeenote, die liegt mir echt. Ja. Und 3 finde ich so eigentlich für mich den komplettesten Wein von den dreien. Mhm. Deshalb 3-1-2 bei mir. 3-1-2. Felix, du musst jetzt nicht, aber... Gut, er muss ja nicht. Wenn du dich im Gruppendruck ergeben möchtest, könntest du es auch. Also der dritte ist halt sehr rund. Ich wüsste jetzt nicht, wenn ich jetzt unter welchem Aspekt ich das jetzt bewerten würde. Also es sind halt 3 wirklich unterschiedliche Weine. Ja, total. Also es ist keiner, der irgendwie im Gaumen verschwindet. Sie haben sich alle eben verändert über die Zeit weg. Ich würde sie halt so 3 verschiedenen Speisen essen. Und das stimmt. Beim zweiten habe ich gesagt, Käse, gib mir Käse. Ich hätte jetzt sogar einen Käse zum Zweiten. Ja, und deswegen könnte ich mir jetzt gar nicht, wenn mir jetzt irgendjemand sagen würde, so, du hast jetzt irgendwie ein Steak und müsstest dich entscheiden, dann könnte ich vielleicht überlegen, welche dazu am besten passt. Aber jetzt so im Vakuum möchte ich mich nicht entscheiden. Okay, wunderbar. Aber deswegen sage ich einfach... ich sage jetzt aber trotzdem... Nee, sage ich jetzt einfach, so. Dass Wein Nummer 1... Ja. Stell deinen Wein doch mal vor. Ich muss die Verpackung auch machen, weil ich kann es nicht auswendig. Ja, ja. Ich auch nicht, aber genau. Ich gebe deswegen schon mal... Ich muss auch sagen, ich weiß ja auch, welche meiner ist. Im kompletten Blindflug gekauft. Ja, ja. Ich auch. Also das Thema war ja, wie gesagt, Rotweine vom Balkan. Ich warte mal, bis das Papier ab ist. Ja, sorry. Neue Geräusche. So, gut. Okay. Bei Rotwein denke ich ja sofort an Blaufränkisch, weil Blaufränkisch, it's awesome und mein Lieblingswein. Und wenn ich irgendwie vor der Entscheidung stehe, was für ein Rotwein ich trinke, dann nehme ich immer Blaufränkisch. Und da ich ja wusste, der Balkan geht quasi unter Österreich los und da mein liebsten Blaufränkisch aus Österreich kommt, dachte ich, guck's doch mal, was so unter Österreich so an Blaufränkisch zu finden ist. Ich habe dann ganz doof auf der Wikipedia mal den Blaufränkisch-Artikel angeklickt und habe festgestellt, dass das Ursprungsanbaugebiet von Blaufränkisch die sogenannte Untersteiermark ist. Und die Untersteiermark liegt im heutigen, Slowenien, Balkan. Also habe ich ganz doof nach Blaufränkisch-Slowenien gegoogelt und bin bei dem Weingut Dveripax gelandet. Aus Slowenien, wie gesagt. Auf Slowenisch heißt der Wein Modra Frankinja, ist aber im Blaufränkisch, also auch reine Traube. 13% ist ein 2010er. Und was ich an dem Weingut noch sehr schön finde, wobei nebenbei gesagt, ich habe noch nie einen Blaufränkisch getrunken, der nach Kaffee geschmeckt hat. Ich bin sehr, sehr verliebt in diesen Wein. Was ich an diesem Wein noch spannend fand, das ist jetzt aber wahrscheinlich nur für mich spannend, Entschuldigung, ihr müsst jetzt 3 Minuten vorspulen. Ich habe dann nebenbei auch noch Geschichte studiert und fand das Mittelalter immer spannend und wir hatten da einen Kurs über Klöster, wo es halt nicht nur, also wo es um die Funktion von Klöstern ging. Wo wir halt eben drüber gesprochen haben, dass Klöster nicht nur irgendwie für Jesus da sind, sondern natürlich auch einen gewissen Wirtschaftsfaktor dargestellt haben im Mittelalter und dass eben durch Schenkungen viele Ländereien an Klöster gefallen sind, die nicht direkt hinter den Klostermauern anfangen. Und genau so eine Länderei ist dieses Weingut Dveripax, das mehrere Anbaugebiete hat. Da steht sogar auf der Flasche drauf. Dveripax ist das Weingut des Benediktinerstifts Admont, das bekanntlich in Österreich liegt. Und es liegt ungefähr, glaube ich, 200 Kilometer entfernt von Admont. Wow! So, gut. Ne? Dveripax, ja. Blaufränkisch 2010. Wein Nummer 2 war von mir. Ich mochte die Geschichte so gern. Das ist, der heißt Amane vom Weingut Aleksic und zwar im Süden von Serbien. Und das ist ein Wein von der Vranac-Traube. Vranac ist eine Traube, die wird hauptsächlich in Montenegro, Serbien und Mazedonien angebaut und ist also eine alteingesessene Sorte, aus der, nach dem, was ich mir angelesen habe, auch einige andere abgeleitet worden sind und es wird vermutet, dass der Vranac schon seit Mittelalter auf dem Balkan angebaut wird. Es wird also macht eben oft eben vollkörperige, so schwere Körper kann ich bestätigen. Ich habe das bestellt beim Versand Samovino aus Berlin. Aleksic Amane Vranac von 2012 und was auch noch dazu stand, zu dem Weingut Aleksic ist die wird von 3 Schwestern und einer Önologin geführt. Also es ist auch ein interessantes Projekt und der hat, muss ich kurz nachschauen, 17,90 gekostet. Ah ja, Entschuldigung, meiner hat 13,50 gekostet. Auch in und er hat 15% Alkohol für Anke. Also der Sprit in der Nase kam nicht von ungefähr. Wow. So, Wein jetzt Nummer 3. Eine lila Flasche. Genau. Collard Cabernet Sauvignon von der Vigneria Benkovac. Das ist ein Cabernet Sauvignon? Krasser Scheiß, oder? Nie erkannt. Ja. Genau, also habe ich einfach, es gibt nördlich der Theresienwiese gibt es einen kroatischen Feinkostladen. Echt? Ja. Wusste ich auch noch nicht. Den ich dann einfach mal aufgesucht habe und die haben da eine reichhaltige Auswahl von verschiedenen Weinen. Cool. Und auch quasi Rebsorten, von denen noch kein Mensch, also ich noch nie gehört habe. Sauvignon kenne ich gar nicht. Nein. Ich dachte mir dann, ich halte mich an irgendwas, was ich kenne. Ja, genau. Ja. Cabernet Sauvignon, wäre ich jetzt auch nicht drauf kommen, dass das ein Cabernet ist. Ist von 2014, 13,5 Volumenprozent und hat gekostet 12,90 €. Ha! Wie geil. Ja. Auf die Auflösung habe ich mich echt die ganze Woche schon gefreut, ja. Weil ich mich wirklich gefreut habe. Aber es ist auch wirklich interessant, also bevor wir jetzt wirklich zu ja. Wir haben 3 verschiedene Länder, also auch offensichtlich wirklich auch also Nord nach Süd über den Balkan uns auch wirklich verteilt. Sind drei sehr unterschiedliche Weine dabei rausgekommen. Und was für mich übrig bleibt, ist, dass ich definitiv öfters mal drauf gucken würde, was für Weine auf dem Balkan produziert werden, weil da offensichtlich richtig interessante Sachen dabei rauskommen. Ja, genau, vielleicht ist so das Fazit, dass man öfters mal bei seinen Nachbarn, die man noch nicht so kennt, schauen soll, was die so im Weinregal noch haben. Ein perfektes Schlusswort. Ja, und dann vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao. Ciao.